Wir laufen, schwimmen und wir fahren stundenlang Rad. Wir sind kein Triathlon-Podcast, wir lieben den Ausdauersport. Wir sind die Wechselzonis und das hier ist der Wechselzone-Podcast. Ja, hallo, da seid ihr richtig, auch wenn ihr vielleicht denkt, was ist das jetzt hier? Ja, das ist das Endergebnis unserer Abstimmung, unser neues Intro und ein ganz herzlichen Dank geht an unsere Patreons. Und damit rein in die 201, in die allerneueste Episode der Wechselzonis und an meiner Seite begrüße ich, wie sich standardmäßig gehört, den Ludwig. Hallo. Den Adrian. Hi. Und last but not least, die Tabea. Hallo. Und ich bin der Lukas, hallo. Hallo Lukas, wie geht's dir? Ja, ich bin zum Murmeltier, mutiert, weil ich die letzten 2 Tage, glaube ich, 4 und 3 Stunden geschlafen habe mittags, weil ich einfach so fertig war. Bin ein bisschen stressig in der Arbeit momentan, also kauft weniger Brot, bitte. Der Lukas ist Bäcker. Na, mehr oder weniger. Ich mache die Maschinen für die armen Leute. Der macht ein Metallbrot, macht er. Genau. Deswegen ist es eisenhaltig. Genau. Ja, viel Eisen drin. Genau. Ich habe ein kleines Anliegen, bevor wir so ein bisschen mal in die Runde gehen. Und weil es hat mich sehr, sehr geärgert die letzten Tage. Ich habe hier probiert und gemacht. Es hat immer alles funktioniert, aber als die Aufnahme losging für die Live-Episode, hat es einfach über YouTube irgendwie keine Ahnung, das hat ein ganzes Internet ruiniert, das hat nichts mehr funktioniert und da wollte ich mich bei euch Hörerinnen und Hörern, bei denen, die da live dabei waren und sich das ertragen mussten oder sich gegeben haben, wollte ich mich nochmal entschuldigen, dass ich will da auf jeden Fall nochmal ein paar Sachen probieren. Eine Beschwerde an YouTube, genau, und Skype schreiben. Ich will ein paar Sachen probieren, damit das endlich mal nächstes Mal zur, was ist das nächste Jubiläum? 210, sagen wir einfach jetzt mal, dass es bis dahin läuft. Jede Episode ist ein Jubiläum für uns. Genau, das stimmt, das ist sehr schön gesagt, Ludwig. Aber also jetzt nach drei Versuchen, es hat, glaube ich, alle 3 Mal gab es irgendwelche Schwierigkeiten, also YouTube und Skype, also die haben versagt, also bei der nächsten Live-Episode müssen wir uns was anderes überlegen, also die Kombination funktioniert nicht. Wir können nicht halt auch mal auf Twitch gehen, ne? Ich habe jetzt mal überlegt, ob ich mal Twitch für mich entdecken möchte. Mach das mal. Wäre auch eine Idee, weil da kann man es ja auch machen. Das vielleicht sogar besser. Nur mal so. Ja, vielleicht ist das keine schlechte Sache. Vor allem glaube ich, dass sie keine, also bei YouTube brauchst du ja die externe Software dafür, plus Skype, plus YouTube, also da, vielleicht geht es bei Twitch ja anders, aber kann die Tabea. Ich glaube, da kann man sich, ja, ich habe mich da schon, habe mich da ein bisschen reingefuchst, ich versuche gerade alle sozialen Medien für mich nochmal neu zu sortieren, ob da irgendwas von was taugt. Aber Moment. Ich glaube, da geht das. Ist da TikTok auch dabei? Ludwig fragt. Nein. Ich frag einen Freund so. Ja, Twitter ist gerade im Kommen, glaube ich. Das wird das nächste große Ding. Twitter? Twitter. Das würde ich mal ausprobieren. So für sachliche und politische Debatten ist Twitter sehr gut geeignet. Und vor allem für Meinungsstärke. Ja, absolut. Gut, Tabea, wie geht's dir denn sonst so, außer dass du jetzt im Internet surfst und die neuen Medien für dich entdeckst? Ja, mir geht's gut. Ich habe so, ich habe das in der Live-Episode gesagt. Ich habe ja gerade so das Projekt an mich, dass ich ein paar mehr YouTube-Videos bei Lauf ganzheitlich raushaue. Und im Zuge dessen, weil da einfach niemand draufklickt, habe ich gedacht, vielleicht probiere ich mal Twitch. So kam die Idee tatsächlich. Und ansonsten auch noch mal anschließend an die letzte Episode. Ich war heute im Tierheim und habe final den virtuellen Spendencheck übergeben und es waren 1.146 Euro und 31 Cent, was ich echt mega, mega cool fand und dann durfte ich so ein kleines, verwahrlostes, rasiertes Kätzchen, durfte ich ein bisschen mit kuscheln und die war so verschmust und so niedlich, ich hätte sie am liebsten einfach gleich eingepackt, also ich habe ja echt so ein Herz für verlorene Seelen und wir waren auf jeden Fall sofort sehr verbunden, wir zwei, also zumindest hatte ich das Gefühl. ja, aber voll schön. Also von der Katze, die Zahnsanierung, die wird jetzt dann auch schon mit den Spendengeldern gekauft. Übrigens, das ist mein Kater, der hier gerade so Geräusche macht. Sorry dafür, wenn ihr das hört. Genau, auf jeden Fall, die wird jetzt bezahlt schon von den Geldern. Mega cool. Ich will euch nicht länger damit langweilen. Es ist jetzt auch rum, dieser Spendenlauf, aber ich werde ihn nächstes Jahr, denke ich, wieder machen, weil es einfach echt gut angekommen ist. Aber langweilen tust du uns, glaube ich, damit nicht. Aber ich wollte fragen, was hast du denn so gedacht, was ungefähr kommen würde? Also ich glaube nicht, dass du dir so viel vorgestellt hast, wenn ich das mal so... Nee, gar nicht. Also ich habe ehrlich gesagt gedacht, naja, ich hoffe, es werden über 100 Euro, weil sonst wird es vielleicht ein bisschen peinlich, da irgendwie so 60 Euro abzugeben. Dann habe ich, als es über die 100 Euro ging, es hat ja sehr langsam angefangen, ne? Also wir haben ja Donnerstag gestartet und ich glaube, Donnerstag waren es erst so 20 Euro. Und dann dachte ich schon so, Gott, und jetzt ist schon Freitag. Naja, und Freitag kamen dann ein paar mehr Spenden, dann waren wir Freitag irgendwann über den 100. Und dann habe ich so ganz langsam angefangen, an die 300 zu glauben. Und ich glaube, so kurz davor, bevor es losging, habe ich gedacht, ey, wenn es richtig, richtig gut läuft und wir vielleicht wirklich 500 Euro zusammenkriegen, das wäre ja wirklich total geil, und wir haben mehr als doppelt so viel zusammengekriegt, was ich einfach, also das, ich kann es immer noch nicht fassen, wie viel Geld da mobilisiert wurde und wie viele Leute sich beteiligt haben. Also es waren am Ende über 50 Leute, die gespendet haben und teilweise auch wirklich große Beträge, ne? Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass zum Beispiel auch Leute im Team dann irgendwie 50 Euro gespendet haben, wo ich so dachte, krass, also ne, man hat ja eigentlich auch nichts mit dem Tierheim direkt zu tun. Aber da wurden wirklich sehr große Summen auch teilweise gespendet und das, ja, ist für mich unbegreiflich immer noch, aber sehr schön. Ja, cool, cool. Ja, ich habe gesehen, da gab es einige, die haben sogar über 100 Euro gespendet, das war schon richtig krass. Auch von, glaube, vom gesamten Team kann ich sagen, Dankeschön an alle, die gespendet haben, die was Gutes, ja, für die Tiere tun. Für die Türwelt. Für die Tiere getan haben. Ich glaube, Tabea, wenn du schon sagst, auf YouTube klickt leider keiner drauf. Solltest bei Insta bleiben, ich glaube, da kriegst du die meisten Leute, weil zu der Zeit wurde mir das so oft angezeigt, da kam man ja gar nicht dran vorbei, das zu sehen, dass man da einen Spendenlauf macht. Vielleicht solltest du deine Videos wieder hochstellen. Ja, mal schauen. Einfach doppelgleisig und dreigleisig, genau, fahren oder so. Ne? Okay, Ludwig, was macht Berlin? Berlin geht's gut, also mehr oder weniger, ne? Die Schulen haben es immer noch nicht im Griff, aber das ist wieder ein anderes Thema. Ansonsten geht es Berlin sehr, sehr gut. Es ist sehr, sehr kalt, aber wenigstens jetzt ein bisschen sonniger gewesen die letzten Tage. Und zum Thema Spenden kann ich vielleicht den Ball gleich noch aufnehmen, denn auch wenn meine Aktion, die ja im Juni erst stattfindet, noch gar nicht so richtig angelaufen ist, auch was so die Kommunikation und die Bewerbung angeht, haben sich schon die ersten angekündigt und ich weiß auch schon, dass die ersten gespendet haben tatsächlich, also das ist schon wirklich großartig. Ich weiß zwar noch nicht, wie viel, macht aber auch nichts, das will ich jetzt auch gar nicht wissen, es kommt nur darauf an, dass man sich beteiligt natürlich. Und es gab auch schon eine Ankündigung von jemandem, die ich jetzt natürlich auch nicht nenne namentlich, die gesagt hat, sie spendet auf jeden Fall mal 50 Cent pro gelaufenen Kilometer. Und wenn ich die Strecke schaffe, dann spendet sie 1 Euro pro gelaufenen Kilometer. Und jetzt kann sich jeder ausrechnen, das kann sogar ich noch, wie viel das dann am Ende ist. Und wenn mach das mal, so weitergeht, bitte, mach mal. Das sind fast 1000 Mark. Oh, krass. Heftig. Mark. Ja, also wenn das so weitergeht und wenn sich das so entwickelt, wie sich das jetzt schon ankündigt, dann, wird es, glaube ich, eine ganz, ganz tolle Geschichte, was mich natürlich jetzt schon freut. Zum anderen, trainingsmäßig sieht's auch gut aus momentan. Ich fühle mich sehr gut. Ich habe letzte Woche eine sehr umfangreiche Woche gehabt, eine 100-Meilen-Woche gemacht, die aber sich super gut angefühlt hat, was vielleicht auch daran lag, dass ich Urlaub hatte und insofern auch den Tag über relativ viel entspannen konnte. Training im sogenannten Lockdown ist dann ja auch kein Problem, weil man nicht sonst nicht viel unternehmen muss, sondern man darf wirklich auf der Couch liegen und entspannen. Also so mehr oder weniger halt, ne? Ich meine, die Kinder sind natürlich schon auch da, aber trotz allem, ja, ist es natürlich was anderes, als wenn man jeden Tag in die Arbeit dann fährt. Das lief sehr, sehr gut. Und aus dem Bereich Medien und Entertainment kann ich sagen, nachdem Lukas mich darauf hingewiesen hat, dass Framing Britney jetzt in Deutschland verfügbar ist, habe ich mir tatsächlich jetzt ein Probeabo bei Amazon Prime zugelegt und habe mir die Doku angeguckt. Und ja, jeder weiß, dass ich ein großer Britney Spears-Fan war und vielleicht sogar immer noch bin ein bisschen. Und ich finde diese Doku wirklich total beeindruckend. Vieles wusste man schon, Leute, die das vielleicht nicht so wissen. Das ist ja total traurig. Ja, das ist eine ganz, also ich kenne ja die Geschichte logischerweise, aber das ist wirklich ganz, ganz schlimm, was da passiert. Also ich finde es gar nicht so, wie soll ich sagen, weil es immer Britney Spears, ja, Popprinzessin und so weiter, aber das ist schon ganz schön tragisch, was da passiert ist und immer noch passiert. Ja. Und also jeder, der sagt irgendwie... Genau, immer noch passiert. Ja, ja, genau, das ist ja das Punkt, Problem. Ja, das ist ja richtig, das harte das ist eine, an der Geschichte, das geht schon so lange. Das ist eine ganz, ganz schlimme Geschichte, die da abläuft und also man mag ja jetzt zur Musik stehen, wie man will, aber nichtsdestotrotz ist Britney Spears natürlich schon eine Künstlerin, die ihr Leben halt einfach diesem Entertainment gewidmet hat und dann aber so brutalst behandelt wird von Medien, von ihrem eigenen Vater vermeintlich und niemand weiß, was gerade mit ihr passiert. Sie darf ihre Kinder möglicherweise gar nicht sehen und hat dann eine ganz, ganz große Leidensgeschichte hinter sich. Also es ist wirklich eine ganz, ganz dramatische Geschichte und wenn wir über starke Frauen und welche Stellung die Frauen auch in unserer Gesellschaft haben und gerade im Entertainment-Bereich, dann muss man sich auf jeden Fall auch die Geschichte von Britney Spears mal anschauen, weil da schon ganz viel sich ablesen lässt zum Thema, wie geht man eigentlich mit so jungen, erfolgreichen Frauen um, wie behandelt man die, welche Hürden überschreitet man dann auch für eine gute Story und so weiter. Also das ist alles andere als eine lustige Geschichte, aber es ist, finde ich, eine gute Doku. Und ja, wie gesagt, mein Tipp diese Woche wäre kein Podcast, sondern und auch keine Netflix-Serie, sondern tatsächlich eine Amazon Prime-Dokumentation, Framing Britney. Wenn du jetzt schon diesen Monat hast, dann nutz das doch mal bitte und guck dir mal LOL an. Ah ja, LOL? Ja, also Last One das? Laughing heißt es, glaube ich. Da sind... Ja, kommt es gar nicht dran vorbei, dass das vorbei, erste, weil es auf Amazon gezeigt wird. Ich habe mir das mit meiner Freundin zusammen anguckt und wir haben da die ganze Nacht durchgesuchtet. Also wir fanden es echt gut. Wirklich? Ja, es ist so ein bisschen eine Art Schillerstraße, würde ich sagen. Also nur nicht ganz so, dass jemand was aufs Ohr gesagt bekommt, sondern du darfst einfach nicht lachen. Und da sind nur Comedians drin und die tun sich mit Stand-Ups, die sie da vor den Leuten machen, versuchen die anderen zum Lachen zu bekommen. Du hast zwei Leben, wenn du lachst, kriegst du eins weggenommen, beim zwei bist du raus. Und die haben sechs Stunden müssen hier drin bleiben und ja, das, und der Bully, der überwacht das halt immer und derjenige, der lacht, da kommt er dann halt rein und zeigt dann sozusagen den Videobeweis und ja, diejenigen, die dann gelacht haben oder geschmunzelt haben schon allein, die brauchen nur immer die Lippen, die Mundwinkel nach oben ziehen, dann sind sie quasi schon Leben verloren, aber es ist echt mega gut. Nicht das, was sie unbedingt machen, aber so, was sie dafür tun, nicht zu lachen. Also da schmeißt man sich wirklich weg. Also ich kann es echt empfehlen. Vor allem, wenn du gerade den Monat da hast, dann nimm das doch mal mit. Man kann's ja, mach sagen, ich. Wie du das fandst. Guck ich mir an. Guckst du am besten mit deiner Familie an. Vielleicht nicht mit deinen Kindern, sag ich mal so. Na gut, ich bin dann raus. Ne? Habt schöne Woche noch und bis zum nächsten Mal. Gut, dann kommen wir doch mal zum Dienstältesten. Denn ich habe mir überlegt, Adrian, ich glaube, du hast... Nicht nur Dienstältesten, sondern auch sonst den Ältesten. Ich glaube, kannst du dich erinnern, kannst du mal ungefähr einschätzen, wie viele Episoden du dabei warst? Von 201 jetzt? Weißt du das? Nein, aber ich kann es ungefähr mir denken. Keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal 195. Gut, ich hätte 196 gesagt, von daher. Ich glaube, du warst nur ganz, ganz wenige Mal gar nicht dabei. Aber das, strammes Programm. Nichtsdestotrotz, wie geht's dir denn? Was schaust du? Was machst du gerade? Bereitest du dich schon auf die Orbits vor? Auf die bereite ich mich auf jeden Fall vor. Da bin ich schon wirklich sehr, sehr gespannt und schaue jeden Tag die neue Strecke, die da um 18 Uhr auf der Orbit-Seite rauskommt. Sind schon ein paar gute dabei, aber das haben wir ja schon besprochen in einem Einspieler, der jetzt irgendwann rauskommt. Darüber hinaus schaue ich, oder bis gestern haben wir mit meiner Frau Die Schlange auf Netflix geschaut. Kann ich eigentlich auch nur empfehlen. Also richtig eine gute Miniserie mit 8 Folgen auf wahren Begebenheiten. Okay. Auch eine ziemlich krasse Story, aber empfehlenswert. Ja, wenn wir schon bei Serien und Dokus sind. Genau. Ich hätte auch noch einen. Ja, okay, hau raus. Fürs Ende. Nee, erstmal Adrian, so fertig mal. Ja, ich bin quasi schon fertig. Also viel mehr gibt's nicht zu sagen. Ich freue mich auf die Orbits und ich hoffe, bald haben wir 1. Mai und Lukas, dann rocken wir. Ja, wie gesagt, wie der Adrian schon sagte, wir haben jetzt gestern nochmal Einspieler zu den ersten 9 von 18 aufgenommen, aber der wird dann wahrscheinlich mit den anderen 9 zusammen rauskommen. Müssen wir mal schauen, deswegen dauert es noch ein bisschen. Aber ja, wir hatten schon Spaß gehabt, uns die Strecken mal ein bisschen auseinanderzunehmen. Ja, das Thema Orbit wird uns jetzt noch ein bisschen verfolgen. Ja, na, wenn es sonst nicht gibt im Leben. Ja. Tabea, was ist dein Musiktipp? Nein, Netflix, nee, nicht Netflix, Pro7-Tipp tatsächlich. Okay. Und ich glaube, Lukas, du hattest das vielleicht schon mal im Podcast oder zumindest bei uns im Gespräch angesprochen, nämlich Chernobyl. Oh ja. Die Serie, das ist nämlich eine Sky-Serie und HBO, ProSieben, ne? Eigentlich, ja. Genau, aber über Sky konnte man die schon schauen und jetzt hat ProSieben da sich irgendwie Rechte ergattert. Die ersten zwei Folgen kamen am Montag. Das ist auch eine Miniserie über, ja, Chernobyl, das kann man sich jetzt denken. Ich habe die ersten zwei Folgen nachgeguckt. Das ist über Internet leider ein bisschen schwierig, weil wirklich ständig Werbung kommt. Aber es hat sich wirklich absolut gelohnt. Ich glaube, ich habe lange nicht mehr so eine gute Serie geschaut. Vor allem, wir wissen ja alle, wie es ausgeht und wir kennen ja alle irgendwie auch die Geschichte. Aber ich persönlich war ja derzeit noch nicht geboren, als das passiert ist. Und auch nochmal zu sehen, was das wirklich auch für eine herausstehende Katastrophe wirklich war. Also zu der Zeit und wie man damit umgegangen ist und dass man ja damals nichts Gleichwertiges jemals erlebt hatte, ist dann viel eher nachzuvollziehen, als wenn das, ne, also keine Ahnung, wir hatten das in der Schule, ich habe da schon Dokus drüber gesehen, ich war immer total fasziniert davon, aber trotzdem waren für mich halt atomare Unglücke, hat man gekannt, ne, aber wie man damals damit umgegangen ist, ist es wirklich total gut gemacht und auch sehr angsteinflößend tatsächlich. Ja, sehr also, düster, gell? Ich kann es nur, ja, sehr, sehr düster, aber unheimlich gute Schauspieler auch, also ich kann es nur empfehlen, sich dabei ProSieben mal kostenfrei das anzuschauen. Das ist echt gut. Ich muss noch kurz abrunden, wenn wir gerade bei Medientipps sind. Wir haben ja heute noch ein Laufen im Ohr und da gibt's noch mal einen Podcast-Tipp. Aber ich habe heute oder ich glaube gestern ist die aktuellste Folge dieses Podcasts erschienen, den ich da vorstelle bei Laufen im Ohr. Oh, nimmst du die Nachbarn? Nein, den anderen, okay. Den anderen. Das will ich jetzt gar nicht spoilern. Es kommt gleich. Könnt ihr euch gleich anhören. Und aber die Folge, die heute rausgekommen ist, das ist wirklich ganz große Podcast-Kunst. Da ist so viel Meta. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber das ist wirklich so ein Moment, den ihr vielleicht auch gerade gehört habt, als ihr euch gedacht habt, bin ich jetzt eigentlich noch im richtigen Podcast? Also wirklich, hört euch die aktuellste Folge von dem Podcast auch an. Das ist wirklich großes Kino. Das wollte ich jetzt nur noch mal sagen, weil es mir gerade eingefallen ist, als wir über Serien und so gesprochen haben. Hammerhart. Aber Ludwig, ganz kurz, ja. Also als deine Verantwortung als guter Bürger, du wirst ja zu die Nachbarn auch noch ein Laufend im Ohr machen, definitiv, oder? Definitiv. Das ist auch also, ganz, ganz großes Podcast-Kino. Ich war so geflasht. Ich habe wirklich geweint. Ich auch. Und ich hatte das vor kurzem auch schon in einem anderen Podcast. Ich weiß gar nicht mehr, welcher das war, aber das war im Training. Also es kam mir schon so 2-3 Mal vor, dass ich wirklich Tränen in den Augen hatte. Und bei diesem Podcast, die Nachbarn, das spoilern wir jetzt schon mal, letzte Folge, aber hört ihn bitte von vorne an, ganz wichtig. Das ist auch ganz, ganz großes Kino, auch journalistisch ganz, ganz großartig. Ja. Kommt auf jeden Fall auch irgendwann demnächst. Aber ich kam auch einfach nicht darauf klar. Also ja. Ich hab einfach die ganze Welt in Frage gestellt in dem Moment. Ja, einfach anhören. Also genau. Genug Empfehlung. Hört jetzt schon mal rein, der Ludwig nimmt es demnächst ran. Und wenn ihr noch nicht den Zweien glaubt, dann wartet noch ein bisschen, bis der Ludwig das rannimmt. Aber ich bin Profi genug zu sagen, dann kommt hier jetzt Laufen im Ohr von Ludwig, deine neueste Empfehlung. Viel Spaß damit. Yay. Ja, hallo zusammen zu einer neuen Folge mal wieder von Laufendem Ohr. Ich habe euch heute wieder einen Podcast mitgebracht und ich berichte euch ja immer wieder mal so ein bisschen darüber, wie sich so meine Podcast-Hörgewohnheiten immer wieder mal ändern. Das hängt auch manchmal damit zusammen, dass gerade wenn ich so längere Läufe habe und die habe ich im Moment auch wieder ein bisschen mehr, auch mal langsamere Läufe, und ich somit auch ein bisschen mehr Muße habe, auch wirklich aufmerksam zuzuhören, dann höre ich relativ gerne im Moment mehr so Richtung Fiction-Podcasts oder auch mal Doku-Podcasts und weniger eigentlich momentan so diese klassischen, ja, wie man immer sagt, Laber-Podcasts oder Interviews oder eben Podcasts, wo jemand einfach so ein bisschen gefühlt ins Blaue hinein über ein Thema spricht. Also insofern, momentan bin ich so ein bisschen mehr auf dem Fiction-Podcast oder auch True-Crime-Podcast-Trip. Da habe ich in den letzten Wochen immer wieder mal sehr, sehr spannende und sehr, sehr gute Formate entdeckt. Und ja, die höre ich jetzt so nach und nach. Und ich sage euch nichts Neues und wir haben das ja schon öfter thematisiert. Gerade jetzt im Moment, so die letzten Monate, glaube ich, kann man sagen, dass gerade auch auf dem deutschen Podcast-Markt sich wahnsinnig viel getan hat. ja eigentlich täglich neue Podcasts erscheinen und ja, man eigentlich sowieso längst nicht mehr rumkommt, einigermaßen die Podcasts regelmäßig zu hören, die man gut findet. Also ich bin da auch jetzt jemand, der nur noch relativ wenig Podcasts habe, wo ich wirklich jede Woche die aktuelle Folge hören kann, weil ich eben auch gerne so ein bisschen stöbere. Und ihr wisst es ja wahrscheinlich selbst, man kommt über Empfehlungen von anderen, aber eben auch über den klassischen Algorithmus dann immer wieder mal auf Formate, die man richtig gut findet. Und was ich momentan auch ganz gerne mag, ist, wenn ich einen neuen Podcast entdecke, dass ich die dann einfach konzentriert binge. Also das klassische Serienverhalten. Das finde ich gerade bei den richtig langen Läufen, also wenn man mal wirklich 3 Stunden unterwegs ist oder so, echt gut, weil dann kann man dann fast mal so eine ganze Serie auch durchhören oder eine Staffel durchhören von so einem Podcast. Und ja, ich habe es schon gesagt, ich habe euch wieder einen mitgebracht, der genau in diese Richtung auch geht. Es ist ein englischsprachiger Podcast, der ganz frisch sozusagen erschienen ist, der jetzt die ersten Folgen herausgebracht hat und der auf allen Plattformen zu hören ist. Es handelt sich dabei um den Podcast Soft Voice. Es ist ein bisschen schwer zu erklären, was Soft Voice eigentlich ist. Es ist auf jeden Fall mal ein Fiction-Podcast. Es ist die Geschichte einer 25-jährigen ja, Immobilienmaklerin, die seit sie 4 Jahre alt ist, so eine innere Stimme hört. Und um ehrlich zu sein, mir ist sofort die Assoziation gekommen, da geht es bestimmt um Smart Speaker oder sowas oder um implantierte Chips oder so, wo man dann sozusagen optimiert sein Leben gestalten kann und immer gesagt bekommt, was man zu tun hat, wie man seine Arbeit verbessern kann, wie man seinen Alltag verbessern kann, wie man sich ernähren muss und so weiter. Und in diese Richtung geht es im Prinzip schon, aber irgendwann wird klar, da handelt es sich gar nicht um irgendwelche ja, elektronischen Algorithmen-Dinge, sondern es geht tatsächlich um eine zumindest bislang nicht ganz aufgeklärte innere Stimme, eben Soft Voice, die man direkt sozusagen auch ansprechen kann. Also so in der ersten Episode geht es so ein bisschen auch darum, wie Lydia, so heißt die Protagonistin, lebt, wie sie einkauft, wie sie beispielsweise den perfekten Joghurt empfohlen bekommt, wie sie ihre Arbeit verbessert, wann sie zu Bett gehen muss, welchen Sport sie machen muss, wie sie leben muss, um gesund zu bleiben. Also so diese ganz klassischen Themen. Und ja, irgendwann ist diese Stimme dann weg und neben Soft Voice tritt dann plötzlich Dark Voice auf. Und ja, was dann passiert, möchte ich jetzt nicht spoilern, aber im Prinzip ändert sich das Leben von Lydia dann plötzlich perfekt und es wird relativ schnell klar, dass es jetzt überhaupt nicht um das, was ich gerade gesagt habe, geht. Es geht jetzt nicht um irgendwelche implantierte Chips oder sowas oder um irgendwelche Algorithmen, die einen fremdsteuern. Zumindest ist das bisher noch nicht der Fall, noch nicht so aufgelöst worden, sondern es geht tatsächlich um Stimmen. Und ja, wie gesagt, das Leben von Lydia verändert sich plötzlich komplett. Sie hört jetzt plötzlich die Dark Voice Stimme, die versucht, ihr Leben so ein bisschen zu bestimmen, zu kontrollieren und sie zu Dingen zu animieren, die sie tun soll, wie sie leben soll. Und an der Stelle höre ich jetzt auch ein bisschen auf, über die Geschichte zu erzählen, denn das wäre dann tatsächlich mit sehr, sehr vielen Spoilern versehen, denn es passiert so einiges und wie gesagt, das Leben verändert sich komplett. Was ich aber sehr spannend finde, ist, dass man ja mehr und mehr versteht, dass es so ein bisschen eine Engelchen-Teufelchen-Geschichte ist. Das heißt, die Stimmen, die man im Kopf hört, die einen mal zu dem hinleiten und mal zu einem anderen Lebensstil anhalten, die kämpfen da so ein bisschen in Lydia. Und insofern wird man so ein bisschen Zeuge, hörender Zeuge, hörende Zeugin, was eigentlich im Leben von Lydia passiert, und zwar sowohl äußerlich als, und das ist noch viel spannender, nämlich auch innerlich. Also, was passiert eigentlich im Kopf von Lydia? Was sagen die Stimmen? Was sind diese Stimmen eigentlich auch? Und ja, man denkt da richtig mit, man fühlt so richtig mit, und ich finde, die ganze Geschichte ist eigentlich wirklich perfekt für das Format Podcast geeignet, weil man eben tatsächlich diese Stimmen im Kopf dann auch mithört und das dann auch richtig miterlebt. Denn Podcasts letztendlich sind ja nichts anderes als eben die Stimmen, die man im Kopf hört. Und das ist sozusagen die Metaebene des Ganzen. Ich habe es vorher, glaube ich, schon gesagt, die Podcast-Serie oder Soft Voice als Podcast-Format ist auf 10 Episoden ausgelegt. Zwischen 30 und 40 Minuten dauert eine Episode. Man kann es sehr gut hören, es ist sehr, sehr gut erzählt, es ist sehr gut geschnitten, gut gesprochen, was vielleicht auch daran liegt, dass das Line-Up ein ziemlich gutes ist. Die drei Hauptrollen haben Naomi Scott, die man vielleicht aus der Realverfilmung von Aladdin kennt, Olivia Cook und Belle Pauly, also drei Top-Schauspielerinnen, die hier die Hauptrollen innehaben. Und das Ganze ist geschrieben von James Blur, den man eben auch kennt. Produziert wurde das Ganze vom LA-basierten Studio Q-Code. Also ja, Profis aus dem Bereich Fiction am Werk, und das hört man auch. Also gerade wie die Schauspielerinnen sprechen, die Schauspieler sprechen, das ist schon wirklich wie ja, in einem guten Film. Auch die Dramaturgie ist sehr, sehr gut gemacht, man kommt sehr gut mit. Es gibt doch hin und wieder auch mal Ortswechsel, an denen man gut mitkommt. Man ist da jetzt nicht zu sehr verwirrt, was irgendwelche Zeitsprünge oder Handlungsstränge oder sowas angeht. Das ist ja oft gar nicht so einfach bei Fiction-Podcasts. Da verliert man sich dann auch mal schnell. Das passiert hier aber überhaupt nicht, was ich sehr, sehr gut finde. Es ist eine ziemlich rasante Story, man verliert aber nie irgendwie den Überblick oder den Anschluss. Das ist tatsächlich hohe Kunst des Geschichtenerzählens, gerade im Audiobereich gar nicht so einfach. Und ja, ich finde eben auch, dass man tatsächlich diese Stimmen, dieses Pro und Contra, dieses Schwarz und Weiß, Soft Voice, Dark Voice, diesen Konflikt, den lebt man wirklich sehr, sehr gut mit. Was manchmal ein bisschen auffällt, ist, dass man die Stimmen hin und wieder nicht so gut unterscheiden kann. Das ist vermutlich gewollt, zumindest klingt das plausibel, weil man ja selbst auch nicht immer genau weiß, wer sagt da eigentlich was. Ist das jetzt meine innere Stimme oder treibt mich irgendwas anderes an oder denke ich das wirklich, bin ich fremdgesteuert? Wer spricht eigentlich gerade so zu mir? Also das ist schon auch ein ganzes Stück Psychologie dabei bei diesem Podcast. Was ich interessant finde, ist, dass auch immer wieder innerhalb des Podcasts darauf hingewiesen wird, dass es hier logischerweise, da gibt es dann immer die Triggerwarnung, dass es hier um ja, psychische Probleme geht und wo man sich Hilfe holen kann. Und das ja, verstärkt so ein bisschen auch die Idee, dass es hier tatsächlich um ja, einen inneren Konflikt geht, um innere Dialoge geht, die die Hauptperson Lydia hier eben auch erlebt. Und ja, das ist so ein bisschen meine Zusammenfassung und meine Einschätzung für diesen Podcast. Ich kann das wirklich wärmstens empfehlen. Es macht riesig Spaß, diesen Podcast zu hören. Man ist total von der ersten Minute an dabei und mit ins Boot geholt und lebt sozusagen gemeinsam mit Lydia oder vielleicht sogar in Lydias Kopf diese Geschichten durch. Momentan zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hier sind 5 Episoden erschienen. Die erscheinen immer wöchentlich am Mittwoch. Und wie gesagt, auf 10 Episoden ist das Ganze ausgelegt. Ich habe noch keine Ahnung, wie das Ganze ausgeht und wie sich das entwickelt. Also insofern, wenn ihr das jetzt gleich euch anhört und abonniert, dann könnt ihr vielleicht die ersten Episoden gleich mal durchbingen und dann könnt ihr die letzten dann eben auch noch sozusagen jeweils bei Release Date euch anhören. Mir hat's gefallen, mir gefällt's immer noch. Ich werde das regelmäßig jetzt am Mittwoch mir anhören und freue mich auf die nächste Ausgabe. Und das war's dann eigentlich auch schon wieder mit laufendem Ohr für diesmal. Ich hoffe, dass ich die letzten Empfehlungen, die ich euch gegeben habe, dass euch die gefallen haben. Das Feedback war gut, das freut mich. Und wenn ihr Empfehlungen habt, dann zögert nicht, mich, uns das wissen zu lassen. Schreibt mich an auf Instagram oder über die Wechselzone. Und dann bin ich gespannt auf eure Tipps. Und ja, letztendlich kann es nie genug Podcasts geben. Insofern viel Spaß beim Hören und bis zum nächsten Mal. So, da sind wir wieder. Ludwig mit seinem neuen Einspieler war wieder ganz cool. Ich habe noch nichts gesagt, wie es mir so geht, außer vielleicht ganz am Anfang, dass ich momentan einfach sehr viel Stress habe in der Arbeit. Und wenn es nicht in der Arbeit ist, dann mache ich am Wochenende mal hier was am Haus. Ist irgendwie mehr Stress geworden, als das Haus noch gebaut worden ist. Hätte ich nicht gedacht. Aber okay. Ich kann mir nicht vorstellen, irgendwann fertig zu werden. Aber das ist dann eine andere Geschichte. Ja, ansonsten trainingstechnisch bin ich viel auf der Rolle. Muss mich fit machen für einige Höhenmeter, die demnächst auf mich zukommen. Ja, und ich hoffe doch, dass ja, das Wetter mal ein bisschen besser wird, dass ich endlich mal wieder ein bisschen hier die Gegend noch erkunden kann mit dem Fahrrad, weil ich weiß nicht, wie es bei euch das Wetter ist. Das Wetter ist gut. Ja, von wegen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich habe mich einmal umgezogen, um draußen Fahrrad zu fahren. Da hat hier ein Schneesturm vom Allerfeinsten. Ja. Dann bin ich aber wieder runtergegangen, habe mich umgezogen. Das war's dann für heute, habe ich gesagt. Das ist also, und wenn es dann nicht dann aufhört, dann scheint mal 5 Minuten die Sonne und dann hagelt es hier wie Sau. Also das ist momentan... Das ist bei mir nicht anders und... Ja, man schwingt sich aufs Fahrrad und zieht das durch. Lässt sich fahren. Ja, und damit würde ich doch gerade sagen, Adrian, kommen wir doch mal zum großen Highlight für manche Zuhörerinnen und Zuhörer, denn die haben es verlangt. Sie haben danach geschrien, sie wollten wissen, was ich dazu sage, dass Adrian sich jetzt ein E-Bike geholt hat. Ja, und dazu haben wir eine Folge aufgenommen und wir haben uns Unterstützung dazu geholt, ja, den Mario. Und ja, da würde ich einfach jetzt mal abgeben. Oder Adrian, hast du noch was? Wolltest du noch was sagen dazu? Ich wollte auf jeden Fall mal dazu sagen, dass das wirklich in Zukunft öfter so sein wird, dass der Mario uns hier mal bei, gerade so bei diesen Radsportgeschichten, also wie ich schon vorhin gesagt habe, Orbit wird auf jeden Fall ein Thema sein. Und der Mario wird ja hin und wieder mal auch hinzustoßen und uns da bei diesen Einspielern begleiten. Genau, und das tut er jetzt auch schon. In dieser Episode. Ja, wir brauchten Expertise. Genau, der hat ja so viel E-Bike-Expertise. Genau. Ich gehe mal eben schnell Popcorn holen, ja, dann kannst du es einspielen. Genau, und damit ab zum Einspielen. Hol dir Popcorn, das brauchst du. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Format, das Format ohne Namen bis jetzt. Ich hoffe, dass, wenn diese Folge hier rauskommt, wir uns mal einen Namen ausgesucht haben, aber... Ich habe mir noch 2 Partner in Crime eingeladen und vielleicht an den Namen allein werdet ihr schon merken, worum es vielleicht in diesen Einspieler, kann man das Einspieler nennen, weiß ich nicht. Nein, kein Einspieler, eigenständiges Format. Genau, und da quatscht schon der Adrian dazwischen, deswegen wisst ihr, der Adrian ist dabei, hallo. Hi, sorry. Yeah. Und für die fachlichen Sachen haben wir uns noch jemanden dazugeholt und zwar herzlich willkommen Mario. Ja, hallo, hallo ihr beiden. Hallo. Ja, und ich bin auch dabei. Und was haben wir drei gemeinsam? Ein Herz für Räder, würde ich sagen. Definitiv, ja. Das haben wir. Der Adrian nickt. Ja, genau. Worum soll es hier so ein bisschen gehen, Adrian? Erzähl mal, naja, was haben wir uns ein bisschen überlegt hier. Also grundsätzlich soll es ums Fahrradfahren gehen, ums Fahrräder gehen, so ein bisschen Technik, so ein bisschen ja, Erlebnis, Motivation, Emotion, alles zusammen, aber ja, insgesamt dreht sich hier alles rund um das Thema Fahrrad. Wir haben beschlossen, ne, dass die letzte Episode zu dritt, beziehungsweise der Einspieler, den wir gemacht haben, zu unserer Westerwald-Tour, hat uns so viel Spaß gemacht und wir haben ja auch zum Teil gute Rezensionen darauf bekommen. Den Leuten hat es auch irgendwie Spaß gemacht, da zuzuhören und wir wissen, dass ja, wir einige radbegeisterte Zuhörer haben. Von daher ja, haben wir uns gedacht, ja, machen wir mal so. Wir haben jetzt nicht genug Einspieler und nicht genug Formate, machen wir noch eins dazu. Ja, genau. Wächst immer weiter die Wechselzone, aber man kann sie ja immer größer machen, das ist ja nicht das Problem, deswegen sind wir ja die Wechselzone. Aber soll ja auch so ein bisschen, wir wollen ja auch ein bisschen den Leuten ein bisschen was Mehrwert bieten, deswegen haben wir uns überlegt, wir werden auch mal so ein bisschen das Fahrrad auseinandernehmen und auch mal darüber ein bisschen sprechen. Also seid gespannt. Aber heute soll es um ein Thema gehen, denn es ist was für den einen was Schönes, für den anderen kopfschüttelnd passiert, denn der Adrian hat ein neues Rad. Adrian, erzähl doch mal, du hast eine ganz große Kontroverse ausgelöst im Internet. Viele haben staunend geschaut auf deine Insta-Story. Ja. Naja, ich muss gerade was sagen dazu. Adrian meinte, er würde sich gerne ein neues Bike holen oder beziehungsweise hat ein Auge auf ein Bike geworfen. Und jetzt sind wir dann doch gespannt, was rausgekommen ist, beziehungsweise überrascht sind wir ein bisschen, ja. Ja, ja, ich habe ja auch so extra in der ersten Insta-Story da so die Fotos gepostet, dass man es noch nicht erkennen konnte, dass es ein E-Bike ist. Genauer genommen ein E-Gravel-Bike. Genau, ja, wie komme ich denn dazu? Ich muss sagen, ich glaube, vor einem Jahr hätte ich jetzt auch irgendwie staunend auf mich geschaut und gesagt, was? Aber ja, seitdem meine Frau ein E-Bike hat, bin ich dann doch schon sehr davon ja, überzeugt oder ja, es gefällt mir, wie auch immer. Also ich finde, es macht sehr viel Spaß. So ein E-Bike kann wirklich sehr viel Spaß machen. Das ist die eine Geschichte. Die vielleicht wichtigere Geschichte ist aber die, dass ich, ja, dass das vor allem für mich ein Commuter-Bike sein wird. Ne, ich will mit dem Bike zur Arbeit fahren und ich will jetzt wirklich so in dem Frühjahr, Sommer, Herbst, vielleicht sogar im Winter, wenn sich das ergibt, mal schauen, auf jeden Fall mit dem Bike zur Arbeit fahren. Und das ist tatsächlich der Hauptgrund. Ne? Ich wechsle so den Arbeitgeber. Ich habe das eigentlich auch alles schon in dem Video so ein bisschen erzählt. Vielleicht können wir das, Lukas, auch nochmal verlinken, das Video. Vielleicht kann sich der eine oder andere das nochmal anschauen, der es nicht gesehen hat. Ja, aber im Grunde genommen sind das wirklich so die zwei Hauptfaktoren neben vielen kleinen anderen Faktoren, die dann auch noch dazukommen. Ja, also ich weiß, Lukas, ich weiß deine Meinung zum E-Bike. Aber ich habe das nie so richtig kommentiert, weil ich habe mir dabei schon was gedacht. Also ich habe schon tatsächlich schon vor längerem einen Blick auf E-Bikes geworfen, weil ich war da wirklich nie so richtig abgeneigt gegen die E-Biker oder E-Bikes. Und wie gesagt, seitdem meine Frau eins hat, finde ich, ist das wirklich ein sehr, sehr, sehr geiles Gaudi. So, jetzt legt mal los. Mario, hast du deinen Gedanken dazu? Ja, ich habe Gedanken dazu. Mich würde einfach mal interessieren, ja, du hast dir ja auch wahrscheinlich vorher Gedanken gemacht, welches nehme ich? Das würde mich mal interessieren, wie die Auswahl zustande gekommen ist, weil ich denke mal, es ist gar nicht so einfach, in der jetzigen Zeit ein Rad zu finden. Mich würde interessieren, ob du das getestet hast im Vorfeld, ob du mehrere Bikes gefahren bist, ob du irgendwo im Laden warst, ob du weiß ich nicht, irgendwie Zeitschriften oder Tests gelesen hast. Und ich denke mal, auch alle Traum-E oder überhaupt Gravel-Bikes oder Bikes sind im Moment ja auch nicht alle zu bekommen. Mhm. Ne? War das ein Kompromiss oder war das wirklich dein Wunsch-Bike, dass es jetzt genau das geworden ist? Du kannst ja gleich noch erzählen, welches es ist und wie die Technik so ein bisschen dahinter funktioniert. Das wäre so mal die ersten Fragen, die ich so hätte. Mhm. Jetzt rein zum Bike oder zur Entstehungsgeschichte. Der Grund, den hast du ja schon gut erklärt, da können wir gleich noch ein bisschen drüber diskutieren, ja. Aber das würde mich jetzt mal interessieren, wie du so da rangegangen bist eigentlich. Ja, sehr gerne. Also wie ich schon gesagt habe, also das war schon ein längerer Prozess und tatsächlich hatte ich erstmal einen Blick auf ein E-Mountainbike geworfen, weil ich hatte, also entweder gab es nicht so viele oder ich hatte es nicht so im Auge gehabt, dass es doch einige E-Gravel-Bikes gibt, ne? Und meine Tendenz geht eher zum Graveln. Aber wie gesagt, zum einen war es halt ein Mountainbike und da habe ich tatsächlich auch schon ein paar Probefahrten gemacht bei dem einen oder anderen Händler, beziehungsweise sogar hier bei mir in der Straße. Ein Nachbar hat auch ein E-Mountainbike und da könnte ich auch noch mal ein bisschen mit rumfahren und das testen. Und auch das hat mich dann natürlich auch noch mal zusätzlich überzeugt. Ne? Und irgendwie so beim Stöbern im Netz bin ich halt immer mehr so, ne, so mit dem E-Gravel-Bikes, auf die E-Gravel-Bikes gestoßen und da ist natürlich so meine Aufmerksamkeit dann halt hängen geblieben und am Ende ist es der volle Name, Specialized Turbo Creo SL Comp Carbon Evo geworden. Länger ging es nicht. genau, es ist ein Spezialist geworden und es ist kein Kompromiss. Also das Bike hat genau das, was ich eigentlich auch wollte. Ne? Und darüber hinaus habe ich wirklich jede Menge Tests im Internet gelesen. Testen vorher konnte ich denn nicht, weil kein Händler hier den hier hatte in der Nähe. Aber wie gesagt, die Tests, die waren allesamt richtig, richtig gut im Internet beziehungsweise in den Fachzeitschriften, so dass ich irgendwann gesagt habe, okay, der soll es werden. Also ich habe ja auch schon in der Vergangenheit ein Specialized Bike gehabt, mit dem war ich auch sehr zufrieden und eigentlich bin ich sehr überzeugt von der Marke und wie gesagt, auch so von dem technischen Aspekten her hat mich das vollkommen überzeugt. Ne? Also wenn ich da so ein paar Sachen nennen kann. Also zum einen entwickelte Specialized dieses Jahr ein neues, also beziehungsweise ein eigenes Motor, ne, für seine Bikes. Also früher, ich glaube, die haben teilweise mit Brose zusammengearbeitet und dann haben die den eigenen E-Bike-Akku entwickelt, ne, das heißt SL1-320. Und da die Tests, da habe ich mir natürlich auch Tests dazu gelesen, die waren auch allesamt richtig gut, also da wurde das Ding wirklich sehr gelobt. Darüber hinaus hat das Ding eine komplette Shimano GRX-810-Gruppe, ne, das ist die neue Gravel-Schaltgruppe. Das war für mich auf jeden Fall ein sehr, sehr großer wichtiger Punkt, ne, wo ich gesagt habe, okay, also das ist auf jeden Fall auch das, was ich haben will. Ja, was gibt, also da gibt es halt noch so ein paar Kleinigkeiten, ne? So im Lenker gibt es ja auch so diese, auch ich weiß jetzt gar nicht, wie das heißt, ich weiß nicht, Mario, ob das einen speziellen Namen hat, aber im Lenker gibt es ja so die Federung. Also du kannst sie am Lenker selbst, hast du einen Drehknopf, ja, mit dem du die Federung steuerst. Mhm. Du kannst sie komplett ausschalten, du kannst sie aber richtig weich stellen. Und das habe ich heute, mal die erste längere Fahrt damit gemacht und also das Gefühl ist saugeil, damit rumzufahren. Ja, das ist ja wirklich zu meinen anderen Gravelbike, zu dem normalen Gravelbike ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht, wenn du da so durch die Löcher, Wurzelwege und so weiter fährst. Das ist wirklich super, super gut und macht sehr viel Spaß, so damit rumzufahren. Der Sattel, die Sattelstütze, die hat ja auch diesen sogenannten Dropper-Post. Ne, das ist auch mit drin, was natürlich auch nettes Accessoire ist, sage ich mal. Ja, und da gibt's halt so ein paar, ja, schon so sehr gute Sachen dabei, ne? Also Laufräder von DT Swiss, also das Ding hat mich schon sehr, sehr überzeugt, ne? Komplett Carbonrahmen und für ein Elektro-Gravel-Bike ist er auch relativ leicht, ne? Mit 12,8 Kilo. Also man kann wenn ich jetzt überlege, ich glaube, der von meiner Frau wiegt deutlich über 20, ohne ich genau sagen kann, aber deutlich über 20. Aber Mountainbike. Bitte? Aber Mountainbike halt. Oder? Was meinst du? Deine Frau. Nee, das ist mehr so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein Trekkingrad ist das, genau, so ein Trekkingrad, okay. Genau. Mhm. Mhm. Und das ist auch wirklich so geil, weil ich meine, auch wenn das Akku aus ist, du kannst mit dem Ding fahren, als wäre es ganz normales Fahrrad. Also da sehe ich wirklich kaum Unterschiede. Klar, der ist halt ein bisschen schwerer als die zwei anderen, die ich habe, aber ansonsten, ich bin ja ein bisschen schon kilometerweise damit ohne Akku gefahren, genau, und habe da überhaupt keinen großen Unterschied halt gemerkt. Klar, am Berg sieht das natürlich ganz anders aus, aber wie gesagt, wenn sollte der Akku irgendwann ausgehen, dann lässt sich damit auch so ganz gut fahren. Ja. Aber gerade nochmal zur Federung, das ist ja keine Federgabel, du hast im Lenker oben, genau, ist es drin. Genau. Ne? Im Lenker drin ist es. Im Lenker, und du kannst also auch den Lockout, du kannst ihn also richtig reindrehen, also du hast richtig einen Lockout, wo du das Teil feststellen kannst. Und wie viel Millimeter hast du dann an Federweg? Ist 10 Millimeter oder 20? Musste ich nochmal nachgucken, kann ich dir jetzt gar nicht sagen jetzt. Mhm. Ja, ja. Mhm. Aber das ist ja schon, das reicht ja schon, diese kleinen Schläge daraus. Total. Also wie gesagt, ich bin heute knapp 90 Kilometer damit gefahren, mit über 1000 Höhenmeter und alles Lukas Kindi-Gegend und Dünsberg herum. Also schon sehr traillastig, viele Wurzelwege, Steine und so. Es war wirklich, ein Unterschied ist das wirklich wie Tag und Nacht. Also ich habe da so ein bisschen das Problem mit meiner Rückenmuskulatur, die obere, gerade so Nackenbereich, das verspannt bei mir dann. Da muss ich wirklich einiges für tun. Und nach der heutigen Tour merke ich gar nichts. Also das ist wirklich richtig, richtig cool. Ja. Und der Motor, das wäre auch eine Frage gewesen von mir. Man sieht den ja, glaube ich, gar nicht. Das ist ein Mittelmotor, genau, und der ist im Rahmen verbaut. Der ist integriert, genau. Ne? Ah, okay. Ja. Und der Akku im Prinzip auch, genau, ne? Der ist auch in dem Rahmen verbaut. Alles im Rahmen verbaut. Sieht auf jeden Fall schön, wie sagt man, schlank aus oder ja, man sieht jetzt so vom Weitem, klar, der Rahmen ist ein bisschen dicker, ne, aber ansonsten sieht's ja gar nicht so nach dem E-Bike aus, ne? Das ist natürlich dann auch nochmal so ein Punkt, ne, dass das einen auch so ein bisschen wichtig ist, ne, weil so diese klobigen Akkus, die du da so mit schleppst irgendwie so, ne, wenn man so die Trekkingräder sieht von früher, da hast du so richtig, richtig dicke Teile da du dran gehabt. Das ist heutzutage wirklich alles viel kleiner, viel filigranter. Und man kann das gut verstecken im Rahmen, ja. Ja, und 12,8 oder 12, irgendwas Kilo ist ja auch wirklich jetzt ein Gewicht, wo man gut mitfahren kann. Ne? Wenn ein normales E-Mountainbike, was schon leicht mit 22 Kilo ist, finde ich. Ne? Also mein Vater hat ein Cube, ein richtig gutes. Ich glaube, es wiegt so rum 22, 23 Kilo oder so. Ne? Wenn da der Motor mal ausfällt, dann ist aber Alarm. Ne? Also dann gerade die älteren Leute, die ja auch so Teile dann oft fahren, ne? Weil halt im Gebirge man ja mit normalen Mountainbikes und normalen Rädern halt eben hier bei uns vor allen Dingen oder bei euch auch gar nicht so gut klarkommt. Und die sind ja froh, dass sie jetzt fahren können. Aber wenn so ein Ding mal ausfällt, ich weiß, dass mein Chef, der hatte zum Beispiel jetzt eine Tour, da ist, was ist da passiert? Ich weiß gar nicht mehr. Ah, nee, die sind an eine Stelle gekommen, wo die nicht mehr fahren konnten. Also das Fahrrad war top in Ordnung, aber dann die hätten das Fahrrad tragen müssen. So, und dann geht's aber schon los. Trag mal so ein Rad mit 28 Kilo oder sowas oder 25 Kilo irgendwo über Steine hoch oder über Stufen oder Treppen hoch über eine längere Strecke. Ne? Da muss man also die Streckenwahl, auch mit so Rädern, muss man sich trotzdem noch genau überlegen, würde ich mal sagen. Ne? Also ja, das hatte ich heute zum Teil auch. Also ich musste auch hier und da mal das Rad über einen Baum tragen oder auch so ein paar Stufen hoch. Und ja, das ist ja mit, wie gesagt, mit 13 Kilo ist das Kilo jetzt kein großes Ding. Ja. Genau. Ja, absolut. Lukas! Ja, ich musste gerade kurz überlegen, weil der Mario hat eine andere Marke genannt. Ich glaube, wir müssen mal so eine Folge machen über Fahrradmarken und welche wir präferieren und welche wir ganz, ganz schlimm finden. Ja. Ja, gut, das kann man auch mal machen. Ja, genau, ja. Ja, was soll ich noch dazu sagen? Viele haben mir, oder ein paar haben sogar Adrian geschrieben oder auch uns Mails geschrieben, was ich dazu sagen würde. fand ich ganz cool, einer hat geschrieben. Naja, kein Wunder, weil du in jeder zweiten Episode sich darüber auslässt, dass dich irgendein E-Biker überholt. Jede zweite ist es nicht. Jede zweite ist es ja nicht. Da habe ich aber auch gehört von. Nee, meine Abneigung dagegen ist ja wohl anscheinend allgemein bekannt. Habe ich mein Ziel wenigstens erreicht. Ja, also ich sag mal so, E-Bikes haben ja ihre Daseinsberechtigung, ja, also meine Schwiegereltern in Spee, wenn man so will, haben ja einen und die fahren ja recht viel damit, von meiner Freundin, der Bruder, die Freundin hat einen und die fahren dann zusammen halt Touren, ja, da gibt's halt wirklich, wenn halt so ein E-Bike jemand dazu beruft, dann mit einem dann Fahrrad zu fahren, ist das ja vollkommen okay. Ich würde aber behaupten, jemand wie ein Adrian, der braucht kein E-Bike, um auf die Arbeit zu kommen, würde ich mal so behaupten, weil vor allem von ihm bis zu seiner neuen Arbeitsstelle ist es hin nur ein Berg runter. Ja, nicht ganz. Nein, so ist es nicht ganz. Also ich muss erstmal Berg hoch. Also der ist jetzt nicht so wie du lang wie jetzt dieses Berg runter, aber ich muss ja auch schon ganz schön Berg hoch. Also das ist so das Ding. Und ich meine, der Vorteil ist halt der, zum einen kannst du so wirklich mit dem Ding durchrasen, ne? Auch berghoch stellst du das Ding auf Turbo, rast durch und kommst nicht wirklich ins Schwitzen. Und das ist für mich wirklich ein sehr wichtiger Punkt, dass ich, wenn ich jetzt zum Frühdienst fahre, um 6.30 Uhr auf der Arbeit sein muss, dass ich jetzt irgendwie vorher nicht noch großartig irgendwie duschen muss oder jetzt irgendwie sich da so eine Katzenwäsche füllen muss oder sowas. Weil das passiert einfach mit diesem Ding, mit dem Fahrrad nicht, ne? So, wenn du da so diesen Berg hoch. Und ich weiß, weil ich den Berg schon oft genug gefahren bin, das ist nämlich mit anderen Rädern schon anders, gerade so im Sommermonaten und so weiter. Wenn du den Bock erstmal da hochgebracht hast über den Berg, dann bist du erstmal gut geschwitzt. Und ich meine, klar, und hin und wieder werde ich wahrscheinlich auch ein normales Fahrrad nehmen. Ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt nur noch das Ding fahre. Na, aber ich finde, das motiviert. Ich meine, der Mario ist ja auch so ein bisschen, ne? Der Mario, der fährt ja jetzt 365 Tage im Jahr zur Arbeit und zurück mit dem Ding. Ich brauche da auf jeden Fall auch, also für mich ist das auf jeden Fall auch eine große Motivation, ne? Auch jeden Tag mit dem Fahrrad dazu auch zur Arbeit zu fahren, ne? Auch wie gesagt mit all diesen anderen genannten Gründen. Ja, und ja, wie gesagt, darüber hinaus, ich war da halt nie so richtig abgeneigt. Also mich stören E-Biker nicht. Also wenn mich ein E-Biker überholt, dann weiß ich, warum er mich überholt. Ne? So was weiß ich, so ein älterer Herr, dann habe ich da nichts dagegen. Ich weiß nicht, ich meine, meine Frau, wenn ich mit der fahre, die lässt mich am jeden Berg stehen, weißt du? Also von daher, ich komme da nicht nach, gar keine Chance. Ne? Aber mich lässt es kalt, weil ich weiß, warum. Ne? Und andererseits, wie gesagt, also über die Arbeit hinaus, ja, ich finde, E-Bike fahren, wie du sagst, es gehört einfach zum Radfahren jetzt dazu. Ich habe letztens irgendwo gehört, es werden viel mehr, also beziehungsweise, wie war das? Jedes fünfte Rad, das verkauft wird, ist ein Mountainbike. Und beim Rennrädern sieht es irgendwie noch schlechter aus. Die einzigen, die mit den E-Bikes halten können, sind mehr oder weniger, sind Gravel-Bikes. Ne? Also, ja, wie man sieht, schreitet die Technik da auch mega voran. Ne? Also, Akkus werden immer schlanker und leistungsstärker. Wobei, gut, in Deutschland gibt es halt eine Begrenzung, ne? Bis 25 km/h, was die Dinger da unterstützen. Aber wie gesagt, also das wird immer mehr den Einzug nehmen in den Radsport und da musst du auch, glaube ich, so deinen Frieden mitschließen, Lukas. Nee, also ein Radsport, wenn du jetzt so einen Profi-Radsport meinst, ich glaube, da sind wir gegen. Also das ist auch so eine Sache. Dass viele Leute, also vom Leistungssport rede ich gar nicht, weißt du? Ja, aber erzähl. Dass viele Leute E-Bike kaufen, das ist mir schon bewusst, ja. Ich meine, aber ich sag mal so, wenn du jetzt ein ambitionierter Sportler bist und so, und dann kannst du das aber auch nicht als Training bezeichnen, wenn du mit E-Mountainbike 120 Kilometer gefahren bist, was ich meine. Das geht aber auch, verstehe auch, warum die Leute mich überholen, darum geht es mir gar nicht. Es geht mir darum, wenn ich meiner Freundin hier das Kitzbüheler Horn hochgewandert bin, auf einmal kommen da so zwei Typen an mir vorbeigeschossen oben und klatschen sich ab, als hätten sie das Größte getan, aber die E-Bikes haben sie eigentlich hochgebracht und nicht die selber, von daher. Das sind so Dinge, da kann ich einfach nur den Kopf schütteln. Aber das stimmt nicht, ja. Lukas, da muss ich dir ganz klar widersprechen. Ich meine, guck dir meine Einheit von heute an. Meine maximale Herzfrequenz war 184. Also die habe ich ja selten auf einem normalen Fahrrad. Ne, also du kannst damit, wenn du willst, du kannst damit ganz normal trainieren. Das ist einfach so. Es ist so. Ich meine, du kannst auch ganz normal damit betrüben. Den Berg hoch. Aber was betrügen? Also, mich selber. Aber ja. Warum? Also in welcher Form? Also ich weißt du, das ist das, was ich halt nicht verstehe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf Strava die Einheit setze, dann setze ich es direkt auf Elektrorad, weil die Möglichkeit hast du und dann klaue ich kein Einkommen, ich klaue kein ein Segment und alles andere ist für mich. Und ansonsten hat dieses Fahren überhaupt nichts anderes, also ist nicht, überhaupt nicht anders als normales Fahren, außer dass du etwas schneller unterwegs bist. Und selbst das hat Vorteile, aber darauf komme ich gleich, weil der Mario wollte auch was sagen. Genau, ich wollte fragen, wie ist denn dein Gefühl, wenn du nach Hause kommst? Ne? Wenn du nach Hause kommst, normalerweise, man kennt es ja, ihr seid ja auch Läufer und fahrt viel Fahrrad, man hat ja wirklich so, ist das Gefühl das gleiche? Dieses ja. Zufriedenheitsgefühl, was getan ist, also, ne, du weißt, was ich meine. Also, die Einheit erledigt zu haben, dieses Wohlfühlgefühl, ist es genau das gleiche oder ist es vielleicht so, naja, okay, war schon gar nicht schlecht, aber wenn ich jetzt kein E gehabt hätte, wäre es vielleicht vom Gefühl ein bisschen ausgeprägter oder ist es gleich? Es ist gleich. Also das war heute meine zweite Fahrt mit dem Bike. Die erste war 30 Kilometer kurz nach Kiesen rein und wieder zurück, ganz entspannt. Ich wollte so die Sattelhöhe einstellen, gucken, ob alles so passt. Da hätte ich gesagt, okay, ich bin jetzt nach Hause gekommen, 30 Kilometer, ich hätte jetzt nochmal 30 fahren können. Gut, man kann ja auch sagen, okay, das hat jetzt nichts mit E-Bike zu tun, sondern mit meinem Leistungsstand. Ne? Also ich habe es ja auch wirklich locker dahin gekurbelt. Ich habe das jetzt gut hier und da auch ein bisschen Gas gegeben, weil ich gucken wollte, ne, wie diese Stufen sich da anfühlen. Aber heute, das war heute kein, also ich würde sagen, ich fühle mich heute nach der Einheit genauso, wo wir drei mit dem Mountainbike durch Westerwald gefahren sind. Also diese 1300 Meter, die ich heute drin hatte, auf die knapp 90 Kilometer, die waren wirklich nicht anders, weil der Motor, der funktioniert, also ich habe jetzt nur Vergleich, das Bike von meiner Frau und meins. Und ich hab gemerkt, dass das schon anders funktioniert, weil der meine, der gibt dir nur das, was du investierst. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Also da ändert sich nichts, außer dass du im Schnitt schneller bist. Na, also was bin ich heute im Schnitt gefahren? Ich habe gerade hier die Einheit offen. 22,5 km/h. Gut, auf dieser Tour, auf dieser Gravel-Tour, mit meinem normalen Graveler hätte ich vielleicht, was weiß ich, 17, 18 km/h. Also schon deutlich schneller. Aber das ist das Einzige. Na, alles andere ist gleich. Also das Gefühl ist gleich. Ich fühle mich genauso müde oder die Beine fühlen sich genauso müde wie jetzt mit nach einer ganz normalen Einheit, mit einem ganz normalen Bike. Also der Unterschied, weil das ist, glaube ich, auch eine Geschichte, die man bedenken muss. Ich fahre damit im Gelände, ich fahre damit in die Straße. Ne? Und da musst du trotzdem treten. Ne? Da musst du trotzdem über die Wurzel, über die Steine, über die unebene Wege. Das Fahrrad hilft dir zwar schon ein bisschen dabei, aber du musst trotzdem deine Kraft investieren. Ne? Und alles, was am Ende rauskommt, ist einfach, dass du ein bisschen schneller unterwegs bist. Aber ganz klar, also hier, maximale Herzfrequenz 184. Also da, Lukas, da kannst du nichts von sagen, von wegen locker den Berg hoch. Das ist nicht, das ist einfach nicht so. Ja, du fährst im Prinzip dieselbe Wattzahl, nur schneller. Mhm. Ja. Ja, du beziehst das jetzt immer. Also um nochmal. Ja, mach ruhig. Ja, nur kurz gerade, weil wir es eben hatten. Profisport und E-Bike gibt's. Gibt's ja auch, klar. Also ja. Mittlerweile gibt's ja auch eine WM, ich glaube, ein Weltcup gibt's keinen. Es gibt einen Cross-Country E-Mountainbike-Weltmeisterschaft, wo der Pitcock jetzt voriges Jahr auch gewonnen hat. Ach, der ist da mitgefahren. Also die letzte WM, der ist mitgefahren. Okay. Der hat für Specialized hat er das Ding gewonnen. Ist ja ein Typ, der alles kann. Der kann Straße fahren, der kann Mountainbike fahren. Cyclocross. Der Typ ist wirklich super. Und der hat das Ding gewonnen. Ne? Also und zur Regeneration machen die Profis das auch. Ne? Genau, das ist auch der Punkt. Ne? Das ist auch noch so ein Ding. Das wäre für mich, bei mir in meinem Gelände, wirklich ein Fahrrad, sage ich jetzt einfach mal, womit ich regenerativ auch wirklich fahren könnte. Genau. Ne? Also, ansonsten nicht. Ich habe immer einen Berg, deshalb. Ja. So, das nur zum Profi sein jetzt. Ne? Berg habe ich auch hier. Ich gerade noch einwerfen. Ja, Lukas, erzähl du jetzt. Ja, genau. Jetzt habe ich den Faden verloren. Okay, dann findest du ihn gleich. Weil ich wollte nämlich noch was zum Thema Training sagen. Ne? Weil du kannst damit auch ganz normal trainieren. Gar keine Frage. Ne? Wie der Mario gerade sagt, du kannst damit regenerativ fahren, du kannst damit richtig in die Pedale treten. Ne? Du kannst einfach auch mit den Stufen spielen. Also das Specialized von mir hat 3 Stufen. Standard, Sport, Turbo. Ne, ich bin heute, die meiste Zeit bin ich halt Standard gefahren, also die niedrigste Stufe. Der Akku war vollgeladen. Nach den 90 Kilometern hatte ich noch 31%. Also das heißt, ich hätte locker über 100 Kilometer damit machen können. Wenn ich jetzt natürlich jetzt die ganze Zeit Sport oder Turbo gefahren wäre, dann wäre er, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon leer. Naja, deshalb siehst du, also mir geht es nicht darum, Turbo an und gib ihm, darum geht es nicht. Ne? Also du hast da zwar eine schöne, nette Unterstützung und diese Unterstützung, die kommt ja auch wirklich sehr, die kommt nicht so, die merkst du wirklich, wenn du trittst, du merkst, da ist was, so als hättest du so Rückenwind, ne? So fühlt sich das an, das fühlt sich richtig gut an, so einfach so rückenwindartig. Wie gesagt, also du kannst ganz normal, was weiß ich, Bergintervalle mit dem Ding ballern, gar keine Frage, also das geht, wenn man will, dann kann man das damit machen, ja. Ich bin mal gespannt, was du dazu sagst, wenn du mal so ein bisschen das Zeitlang gefahren bist und dann wieder aufs Normale rübergehst und damit mal wieder fährst und dann mal gucken, wie es sich anfühlt für dich, mal ohne dann zu fahren oder wie du sagst. Wahrscheinlich total lahm. So, was? 15 km/h? Gibt's nicht. Ja, das kann eine Gefahr sein. Können wir gerne mal machen, wenn du mal zeitlang damit gefahren bist. Also mal schilderst, wie denn so, wenn du dann wieder umsteigst, ob es dir dann fehlt oder ob du dann sagst, eigentlich komplett gleich oder ob du sagst, uiuiui, jetzt bin ich ja mehr außer Atem als vorher. Aber nochmal kurz dazu. Also ich habe jetzt wirklich nicht vor, jetzt nur das Ding zu fahren. Ne? Also ich würde meine Bike schon regelmäßig abwechseln. Das habe ich bis jetzt schon mal mit dem Gravelbike, mit dem Mountainbike gemacht und das wird jetzt einfach mit diesen 3 auch weiter so passieren. Also ich fahre jetzt nicht irgendwie 2, 3, 4 Wochen nur den E-Bike und danach steige ich sondern ich versuche genauso wie meine Laufschuhe, versuche ich die Bikes auch zu wechseln. Ja, also mal laufe ich mit den Schuhen, mal laufe ich mit den Schuhen und so mache ich es auch mit dem Bike. Zwar fahre ich jetzt öfter mit dem Gravelbike und hin und wieder mit dem Mountainbike, aber das wird sich vielleicht auch nochmal ändern. Aber mir ist da schon so diese Ausgewogenheit da auch schon so ein bisschen wichtig und diese Abwechslung, ne, die man da hat, weil das sind schon auf jeden Fall deutliche Unterschiede. Ja, ich denke mal, wenn der Fun-Faktor natürlich so hoch ist, ne, dann fällt es dir bestimmt oft auch schwer zu sagen, naja, komm, oder man findet ja auch immer vielleicht einen Grund für das E-Bike, ne? Vielleicht, ich weiß nicht, wir werden sehen. Ja, schau mal, ich bin jetzt selbst mal gespannt, wenn ich jetzt so, weil, also heute, das war echt cool, weil, ne, du hast wirklich so das Gefühl, so irgendwie, du hast immer Rückenwind, ne, also jetzt irgendwie nach 60, 70 Kilometern und 1000 Höhenmetern, ich meine, klar, du merkst das halt in den Beinen, ne, aber selbst mit Gegenwind denkst du, okay, ich habe immer noch ein bisschen Rückenwind. Ne? Ja, also von daher, das ist schon wirklich, ich bin halt für sowas offen. Ne? Also ich bin da jetzt keiner, der sagt, boah, scheiß E-Bikes oder so, die haben da jetzt hier nichts zu suchen. Ich bin halt neugierig, ich will solche Sachen halt austesten. Das habe ich auch mit anderen Sachen auch gemacht. Ne? Und von daher, bin gespannt, ja, wie es weitergeht. Mario, wir sind unser eigener Motor, gell? Wir sind noch unser eigener Motor, ja, das ist so, ja. Ja, keine Ahnung, ich bin ja auch schon überholt worden, oft von so einem E-Bike, ne, mit der doppelten Geschwindigkeit von mir im Prinzip, berghoch, ne. Ist dann schon, du denkst schon, wenn du dann da, was weiß ich, richtig am Anschlag bist und dann kommt da einer vorbeigerast, ne, ist natürlich schon dann irgendwo ein komisches Gefühl, ne, so, keine Ahnung, kann er ja, ist wahrscheinlich, tritt er genauso viel wie ich, weiß es nicht, ne, ist aber genauso, oder genauso viel schneller dann, ne, durch die, was weiß ich, wie viel Watt die Teile, ich weiß nicht, 250, 300 Watt oder wie viel, 250, ja, genau, ja. Das ist natürlich schon krass, ne, wenn dann einer mit 600 Watt an dir vorbeifährt. Ja, ja. Aber das ist, glaube ich, auch ein Unterschied, wenn jemand das Ding fährt, weil der Lukas sagt, warum hole ich mir das Ding? Ne? Also wenn jetzt irgendwie jemand Untrainiertes sich das holt. Aber ich glaube, wenn jemand Untrainiertes auf das Ding steigt, dann kann er das nicht voll ausschöpfen, was das Rad zu bieten hat. Ne? Und beziehungsweise du hast wirklich mehr Spaß, wenn du halt eben trainiert bist, ne, dann hast du einfach viel mehr Spaß mit dem Ding. Ne, das ist einfach so. Und wie gesagt, mir passierte das auch schon in der Vergangenheit des Öfteren, aber ich denke mir, okay, du hast halt einen Motor drin, klar, man weiß, woher es kommt. Ne? Ich will ja auch irgendwie Strava-technisch oder so, will ich da keinen auf den Schlips treten und so, weil da gibt es ja auch Leute, die jetzt irgendwie E-Bike fahren und das als normale Rennrad da war mal erstmal Faden wieder, genau, das meinte ich nämlich. Okay. Ich wollte dir nur sagen, ich habe dich ja nicht angegriffen, damit ich weiß ja, dass du auch, also du bist ja auch Trainer, du irgendwo weißt ja, wie du selber für dich trainieren musst, aber es gibt ja genug Leute, weißt du, ich meine, die dann, keine Ahnung, irgendeinen Berg mitfahren und sich dann dadurch abfeiern, aber runter lädt der Motor sich wieder auf, weil sie ihn komplett aushaben. Also das ist halt, wie gesagt, und es gibt ja auch genau die Leute, die dann das als normale Mountainbike-Fahrt oder Gravelbike-Tour dann deklarieren und nicht mit sozusagen und dann, was ich meine, ich sehe das, was mich eigentlich oft immer so ein bisschen auch nervt, sage ich jetzt mal, ist, wenn du zum Beispiel auf Zwift ein Segment fährst und dann siehst du, der zweite hat jetzt 19 Minuten gebraucht, der dahinter braucht so 21 oder 20, das ist ja alles okay, aber wenn der erste dann 9 Minuten dafür braucht, dann weißt du ganz genau, weißt du, und da stimmt was nicht, ja. Und das sind so Ungerechtigkeiten. Ich meine, ich bin von Sternzeichen Waage, also für mich muss es immer ausgeglichen sein, von daher nervt mich solche Sachen halt immer. Aber ja, Adrian, du hast auch hinter dem YouTube-Video auch ein paar Kommentare gehabt. Einer ist so ein bisschen darauf eingegangen, wie du es dir geholt hast, ob du die Möglichkeit hattest, vielleicht sogar ein Jobrad dir zu holen oder das als Jobrad zu holen. Aber ich glaube, du hast es, glaube ich, so aus eigener Tasche zahlen müssen. Ja, ich habe es aus eigener Tasche zahlen müssen, weil mein Arbeitgeber kein Jobrad-Modell unterstützt. Das machen die nicht bei uns. Obwohl ich im Gesundheitswesen arbeite, ne, eigentlich sollte man meinen, Gesundheitswesen sollte sowas unterstützen, aber da gibt es irgendwie so interne Meinungsverschiedenheiten zwischen Betriebsrat, Geschäftsführung und so weiter und so fort. Und deshalb hat man sich entschlossen, das nicht zu unterstützen, obwohl es gibt so viele Leute bei uns auf der Arbeit, die das machen würden, ne? Und das ist ja die Schande, ne? Es sind so viele Leute, die sagen, ey, ich hätte gern, ne, so ein Bike und ich würde damit gern zur Arbeit kommen. Das wäre für mich die Motivation. Tja, Pustekuchen. Ja. Ist bei uns genauso. Ja. Ja. Das ist halt auch so, was ich nicht verstehe. Also ich meine, viele gerade so im Gesundheitswesen sollten doch wenigstens da auf diese Schiene draufspringen. Ich meine, klar, es ist halt für andere Bereiche dann auch mehr Arbeit, das ist klar. Es ist halt auch ein bisschen doof für den Arbeitgeber, wenn du zum Beispiel aus dem Betrieb ausscheidest, dann kannst du das Fahrrad einfach hinstellen und gehen. Aber andererseits muss auch sagen, ein E-Bike ist jetzt nicht günstig. Ne? Ein Mountainbike kriegst du schon ein ganz gutes für 1.000 Euro, aber ein E-Mountainbike zahlst du, glaube ich, das Dreifache dafür, ja? Zumindest mit einem guten Akku. Und, und dementsprechend würden, glaube ich, auch viel mehr dann auch fahren, weil sie sagen, ja gut, jetzt habe ich Hilfe, jetzt komme ich leichter zur Arbeit. Ne? Und ich hätte ehrlich gesagt, ich habe auch 15 Kilometer zur Arbeit und ich hätte auch keinen Bock, mit Bergen wohlgemerkt, ich hätte auch jetzt auch keinen Bock, da komplett verschwitzt anzukommen oder erstmal in der Arbeit zu duschen und dann arbeiten zu gehen. Ne? Danach, ja, das ist halt auch so eine kleine Hemmschwelle für mich. Genau, ich sage. Das ist das Ding, ne, warum ich halt, ich fahre zwar zur Arbeit, aber ich mache das halt so, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe oft verschiedene Dienste, ich habe Frühdienst und fahre halt Nachmittag mit dem Fahrrad zur Arbeit, lasse das Auto da stehen. Und wenn ich am nächsten Tag Spätdienst habe, fahre ich morgens mit dem Fahrrad zur Arbeit, ne, und fahre dann halt abends mit dem Auto heim. Aber ich muss wirklich rechtzeitig fahren, um mich da auch zu duschen, ne, weil da kommst du total verschwitzt an und das geht nicht, ne, und das ist halt scheiße. Und das ist halt eben das, was dir halt mit E-Bike nicht passiert, wenn du schön entspannt fährst, da den Berg hoch und danach nochmal die letzten Kilometer bergunter nochmal knallen lässt, dann passt das alles soweit, ja. Das wäre jetzt die Frage, Adrian, ne? Ob du eventuell sogar ein Auto sparen könntest. Ne? Ja, da sind wir tatsächlich im Gespräch mit meiner Frau, weil mein Auto ist ja auch schon so weit, dass er 200.000 drauf hat. Und also ich meine, er fährt noch, aber mal schauen, wie lange. Und wir überlegen tatsächlich, ob wir jetzt wirklich nur beim einen Auto bleiben sollen. Ja, schauen wir mal, wie sich das verhält. Ja. Das wäre natürlich der ideale Zustand, ja, wenn man, ne? Das wäre auch in so einer Firma. Wenn jetzt unsere Mitarbeiter oder meine Arbeitskollegen dann, wo beide Teile dann arbeiten gehen, wo die wirklich dann über so ein Jobrad-Ding ein Fahrrad, also ein Auto sparen könnten, ne? Im Prinzip, wenn sie dann ein E-Bike bekommen könnten über die Firma. Das ist natürlich, denke ich mal, immer, wenn man so ein E-Bike sich zulegt, der ideale Punkt dann, ne, um so einen Wagen. Ja, bei uns oben, wenn alle da sind, haben wir keine Parkplätze. Die Halle ist neu gebaut worden. Ne? Der Wahnsinn. Weil als die Firma noch im Dorf war oder unten im Dorf drin war, sind viel mehr Leute mit Fahrrädern gekommen. So ist es der Berg dazwischen. Jetzt kommen sie halt eben nicht mehr. Ne? Jetzt kommen sie mit den Autos. Ne? Und wäre auch so ein Ansatz zu sagen, ne, wir holen Jobrad, klar, verwaltungstechnisch ein bisschen mehr Arbeit, aber dadurch haben wir die Parkplätze leer und die Leute haben eventuell nur noch ein Auto zu Hause, ne. Ja, bei uns war das ja auch so, dass wir das vor, glaube ich, 2 Jahren haben wir das ja auch erst eingeführt, also ist jetzt noch recht frisch bei uns und ich muss sagen, es haben sehr, sehr viele genutzt, also soweit ich das weiß, bei uns in der Abteilung schon alleine, ich glaube, 6 Leute, das ist jetzt eine Abteilung von, ja, mal grob gerechnet vielleicht 30 Leuten oder so. Also da und so übergreifend weiß ich jetzt nicht, wie die anderen Abteilungen so genutzt haben, aber bei uns haben es echt viele eigentlich gemacht und es kommen immer mehr dazu. Ja, da habe ich letztens einen Arbeitskollege angesprochen, der will sich auch ein Cube-E-Bike holen. Und da habe ich ihm so ein bisschen meine Meinung über Cube gesagt und so. Und dann hat er nämlich, also erst hat er gesagt, er will sich ein Cube holen. Und dann habe ich die richtige Marke genannt eben, ne? Ja, genau. Da hat er gesagt, ja, Cube, okay, ja, alles klar. Und dann hat er irgendwie angefangen, ja, er hätte ein High-Bike getestet. Und ich, Moment, was, High-Bike? da stimmt doch was nicht, gell? Und dann habe ich gesagt, na, dann hast du wohl ein E-Bike getestet. Sagt er, ja, also dann gehe ich jetzt wieder weg. Das ist ja überhaupt nicht mein Thema. Erstmal Cube und dann auch noch Dings. Obwohl, ich habe eigentlich nichts gegen Cube so, aber irgendwie sagt mir die Marke nicht so zu, muss ich sagen. Also ist nicht so mein Ding. Aber ja gut, ist eine Marke aus Deutschland und ich glaube, die sind aus Bayern und so. Ne? Die haben sich aber auf dem Markt ganz gut. Ich glaube, die machen ganz gute Räder. Die machen auch gute Räder. Ja, die haben High-End-Bikes und die Also ich muss sagen, das Fahrrad von meinem Vater und die ganze Reihe, die da so rausgekommen ist, diese Cube-Reihe, sieht super schick aus. Also der Akku sitzt auch im Rahmen drin, den kann man zwar rausnehmen, ne? Anders wie bei dir vielleicht, Adrian, ne? Aber ansonsten sehen die wirklich schick aus, die Teile, ne? Und die haben tolle Sachen verbaut, vernünftige Bremsen drauf. Also das ist jetzt nichts Billiges, ne? Also das muss man schon sagen, ne? Das macht auf jeden Fall einen vernünftigen Eindruck. Ja, ich sag ja nicht, dass sie schlecht wären oder sowas. Es ist einfach nur irgendwie, die kam irgendwann mal auf, das weiß ich noch, und dann wollte jeder in meiner Umgebung wollte auf einmal einen Cube haben und so. Ich hab's irgendwie nicht verstanden und irgendwie kam vielleicht da so ein bisschen die Abneigung. Aber wie gesagt, dass sie gute Räder machen, das bezweifle ich nicht. Naja, stimmt schon, die Marke richtig. Ich persönlich würde mir auch keinen Cube nehmen. Aber es ist ja oft auch eine Kostenfrage und Preis-Leistung ist es nicht schlecht. Das ne? stimmt, das muss man da sagen. Sind vorne dabei, das stimmt, ja. Das stimmt. Ja, ich unterstütze lieber jemanden, der bei uns in der Gegend wohnt. Ansässig ist, sagen wir es mal so. Ja. Adrian ist auf Übersee gegangen. Jetzt. Naja, also hast du denn noch andere Räder gehabt? Ich hab auch einen Blick auf den Canyon gehabt, ne? Die haben den Canyon Aeon heißt der, ne? Aeon, meine ich ja. Und da habe ich mir auch schon so ein paar Tests durchgelesen und so, und der steht eigentlich dem Specialized ihm nichts nach, ne? Also wenn man so sagt, so von den E-Gravel Bikes, da ist ja tatsächlich Specialized und Canyon so ziemlich auf Augenhöhe, ganz oben. Naja, Cannondale macht auch ein gutes Bike, glaube ich. Ja, stimmt. Da war auch eine von Cannondale dabei, genau. Aber du weißt ja, wie das mit den Tests ist, ne? Also da wurde, da wurde auch gut getestet, ja, definitiv war das auch so. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der heißt. Ich glaube, der ist halt nicht so sehr populär. Kostenpunkt ist natürlich auch heavy, ne? Aber ich meine, Canyon ist schon auch eine gute Marke, klar. Ja. Aber ja gut, also ich hätte vielleicht, wenn ich hatte mir ja auch mal so einen Gedanken gespielt, eventuell für die Orbits mir nochmal einen Graveler zuzulegen. Und da würde ich wahrscheinlich auch nicht nochmal zu Canyon gehen. Das hat jetzt nicht mit Canyon zu tun, sondern ich habe auch gerne andere Marken noch. Und es gibt ja noch genug andere gute Marken. Also es ist halt nicht. Und da kann man auch gerne mal was anderes ausprobieren. Und es ist halt auch mal ganz gut, wenn man vielleicht, ich sag mal, jetzt immer nur einen Schuh zu laufen könnte ich, oder eine Schuhmarke zu laufen könnte ich irgendwie auch nicht, weil ich glaube, andere haben halt auch Vorteile, das ist bei Rädern ja genauso, die haben bestimmt auch Vorteile und das fühlt sich dann auch ein bisschen anders an und dann hat man noch vielleicht ein bisschen anderes Gefühl. Das ist ja genau jetzt, sag ich mal, Adrian, der hat dann einmal, dein Graveler ist von Canyon, ja? Ne, der Graveler ist von, das ist ein Rondo Route. Okay. Also ich meine, es ist in Polen, die Firma ist kommt aus Polen und die Räder sind echt, auch so von der Ausstattung sind sie top, ne? Da kann ich auch jetzt nichts sagen. Ja, also aber Mario, hast du die Räder von Adrian gesehen? Die finde ich sehr speziell, aber sehen ganz cool aus. So mit die Laufräder, genau, meinst du, oder? Den Mantel. Du meinst die Reifen? Den Mantel, meinte ich, ja. Ja. Ach, den das Mantel. Das ist der Pathfinder Pro. Das ist Pathfinder, ist das wirklich die Firma oder ist das der Name der, von den Der Name Reifen? Von den Reifen ist das, genau. Ist das ein IAC oder was ist das? Ein IRC, der Reifen? Oh, das weiß ich jetzt gar nicht. Warte mal, ich musste mal kurz hier auf den Datenblatt. Pfadfinder. Naja, für diejenigen, es ist eine Marke, die ist ansässig, bei den Amis ist es schon wohl sehr populär, ne? Gerade so auf dem Gravel. Ah, ich wollte gerade sagen, Specialized, die machen doch eigene Reifen. Kann sein, dass die halt dicht zusammenarbeiten. Das ist doch von denen sein. Bestimmt einer, ne? Oder? Also ich kann mir gut vorstellen, dass du ein Specialized nur mit den eigenen Reifen kann natürlich kaufen auch sein. Kannst, wenn du es nicht umbauen lässt von deinem Händler, dann werden denen ihre eigenen Reifen drauf sein. Wobei, die haben auch eigene Laufräder, weil du hast ja DT drin, ne? Genau. Die haben aber auch eigene Laufräder. Es kann natürlich gut sein, dass dieser Laufradsatz einen anderen Reifen drauf hat. Ich weiß jetzt aber nicht die Firma. Also von diesem Pfadfinder. Naja, für diejenigen, die es halt noch nicht so gesehen haben, in der Mitte hat Adrian einen ganz normalen Mantel, komplett, wie Slicks, sag ich jetzt mal, und außen, links und rechts daneben, da gibt es so diese Einkerbung, für dass er ein bisschen im Geländer fahren kann und fand ich ganz interessant eigentlich so, dass man so... Ja gut, ich habe ja hinten bei mir auch einen Reifen drauf, das ist der Schwalbe Thunderbird, Der hat ganz, ganz, ganz wenig Noppen innen drin und hat außen nur höhere Stollen. Also das ist ein Reifen, der ist mega schnell. Aber glaubt, der hat Grip ohne Ende. Ne? Also da kannst du auch, wenn ein bisschen Matsch ist und der Reifen ist ziemlich neu, kannst du super gut fahren. Das Ding ist wirklich, da bin ich echt überzeugt von und überrascht auch, wie viel Grip dieser Reifen hat. Ne? Also ja. Deshalb kann das Konzept gut aufgehen. Ne? Innen drin so ein bisschen weniger und außen noch ein paar Stollen für den Kurvenhalt, ne? Damit du in den Kurven nicht wegschlitterst im Gelände, ne? Wo so ein bisschen rutschig ist oder Staub ist oder sowas. Oder Nadeln. Ne? Also ich denke mal schon, oder Nadeln zum Beispiel, ja genau. Also ich denke mal schon, dass die Teile so gut funktionieren. Ja, genau, also das ist ja bei meinen genauso, ne? Darum geht es ja auch, ne? Dass man halt sowohl auf der Straße damit irgendwie sich schneller fortbewegen kann, als auch im Gelände irgendwie guten Grip hat. Und das war bei meinen, habe ich heute auf jeden Fall auch gemerkt, der hat guten Grip, aber ich hatte 2-3 Stellen so tief im Wald, wo noch so ein bisschen Matsch drin war und so. Und da, wenn du da richtig auf die Pedale trittst, dann dreht es schon ein bisschen durch. Also so richtig wie so schwieriges, matschiges, regnerisches Wetter ist es da, glaube ich, ist es nicht geeignet, aber ja, so nach den 2 Fahrten macht er auf jeden Fall soweit guten Eindruck, ja. Wie breit ist denn deine Felge? Was ist das? 28 oder 30 oder? Der Trend, 35. Auch beim Gravelbike geht ja genau, 35, 35er sind das. Ja. Der geht ja auch eigentlich dahin, dass breite Reifen gefahren werden. Ja. Es gibt ja genug Beispiele, wo wirklich Mountainbike-Reifen Genau. Das wollte ich auch mal tatsächlich mal ausprobieren, weil mein da tatsächlich so, weißt du, so diese 650B Reifen mal reinzustecken mit. Ah, jetzt wollte ich gerade fragen, ist deine Laufradgröße, ist das 29 Zoll oder? Ja, 700C. Das sind, glaube ich, 28. Also diese 7 oder 27,5. 27,5 sind das. Genau. Ja. Das ist ja auch eher so das Ding, was ganz viele Gravelbiker beziehungsweise auch hier so die langen Strecken fahren, ne? Also hier so, ne, diese die haben meistens auch die Laufradgröße. Genau. Ja. Also die Breite ist, wie gesagt, dann 38 cm von den Reifen, aber ich hätte tatsächlich immer Bock, wie du sagst, ne, also der Trend geht dahin, bei den Amis ist das auch so voll das Ding, ne, da so richtig dicke, fette Schlappen drauf zu tun. Du hast natürlich im Gelände ist das wunderbar, ne? Ich meine, auf die Geschwindigkeit kommst du da eh nicht so sehr an, nee, ne? Aber ja, es kommt ja eher darauf an, gut voranzukommen. Und ich glaube, das kannst du mit denen dann auf jeden Fall, ja. Ja, und du hast einen wesentlich höheren Komfort. Ne? Genau, das ist es. Ne? Komfort. Die federn natürlich auch viele kleine Schläge ja, weg. Definitiv, ne? Definitiv. Ja. Ja, ist so. Und du kannst natürlich schön noch einen kleineren Reifendruck fahren. Ja, dann, ne? Also von daher. Ja, damit habe ich so ein bisschen rumprobiert cool. Letzte Zeit. Auf jeden Fall. Also mit dem Reifendruck. Bin da jetzt irgendwie so bei, also auf meinem Gravelbike, so bei 1,8 Bar gelandet. Und so im Gelände ist das echt wunderbar. Man fühlt sich richtig, richtig angenehm damit. Ja, ist ja vor allen Dingen auch echt wenig. Ja. Ne? Das ist wirklich, ne? Ist wirklich nicht viel. Ja. Weil ich habe immer so 2,2 Bar drauf gehabt und ich habe tatsächlich gemerkt, irgendwie ist mir das zu hart. Ne? Irgendwie ist es doch ein bisschen zu viel. Ne? Und dann habe ich dann doch so ein bisschen rumprobiert und bin jetzt bei, ja, wie gesagt, 1,8 gelandet und das fühlt sich ganz gut, ja, an. Ja, da muss man sich ein bisschen ranlassen. Ja. Das ist gar nicht so einfach. Ja, da muss man gucken. Ja, wenn man jetzt natürlich die Strecke weiß, wenn du jetzt zum Beispiel in Orbit fahren würdest, wo viel Straße drin ist oder wo viel normale Feldwege sind, kommt immer drüber an, ja, Straße ist da ja eigentlich gar nicht drin, ne, soweit ich weiß. Dann kann man dir auch noch ein bisschen mehr reinmachen, weil, denke ich mal, ja, auf harten Belägen oder wenn jetzt Straße drin wäre oder du würdest irgendwas anderes fahren, dann kann man ja auch mit mehr Druck fahren. Ja, genau. Das rollt dann doch noch, denke ich mal. Im Gelände ist wenig Druck, gut. Eigentlich müsstest du ständig irgendwie stehen bleiben, mal mehr Luft rein, dann wieder Luft rauslassen, je nachdem, wo du gerade unterwegs wärst. Ne? Also so richtig, so den perfekten Luftdruck findest du eigentlich nicht. Ne? Das geht nicht. Das ist klar. Also, ja. Das ist klar. Eine Wissenschaft. Das ist klar. Ja, ist es auf jeden Fall, ja. Und klar, und dann, wenn du jetzt ein Mountainbike fährst und hast vorne nur eine Federgabel, ist es wieder was anderes, wie wenn du ein Fully fährst vielleicht oder ein Gravelbike fährst. Es ist halt schon so eine Sache, wo man sich rantasten muss. Es hängt viel vom Gewicht ab auch, ne, wie schwer ist man selber, ne? Klar, ne? Also ich kann mit 1,2 Bar fahren und bin aber auch leicht, ne? Naja. Ja, sehr cool. Also schlauchlos allerdings, ne? Also von daher, das ist auch nochmal vielleicht was anderes, muss man gucken. Ne? Ja. Also von meiner Seite aus bin jetzt zwar nicht überzeugt vom E-Bike, aber wenigstens ein bisschen schlauer. Ja, ich muss dich auch gar nicht überzeugen. Also, aber ich hoffe, ich konnte dir da so ein bisschen. Ich verstehe ja deine Beweggründe, das ist mir schon klar. Ich meine, es ist auch stellenweise bestimmt auch angenehm zu fahren. Nichtsdestotrotz bin ich auf den Langzeittest gespannt, wenn du mal so ein bisschen die Räder switcht, meinte ich natürlich, ob du mal sagst, ob dir das dann vielleicht hinterher fehlt oder so, weil das ist ja wo vielleicht so eine kleine, wenn ich so drüber nachdenke, wenn ich sage, okay, ja, ich könnte mir natürlich auch einen kaufen für die Arbeit, aber wenn mir dann so viel Spaß macht und du dann fast nur noch darauf so ein bisschen, ja, nur noch da drauf bist, weil es einfach mehr Spaß macht, mit Unterstützung zu fahren, dann, bist du vielleicht auf Dauer, gehst du dann mal weiter weg von den normalen Rädern, weißt du mal? Das wird nicht passieren. Dafür habe ich noch zu viel Spaß, gerade auch mit Mountainbike. Ja, okay, ne? Ich habe hier auch so meine Strecken, also das macht einfach zu viel Spaß da. Durch die Trails hier. Was? Vielleicht kostet noch Also wenn wir beide ja mal mitfahren, ne, dann ist es ja klar, dass du auf jeden Fall auf das andere gehst. Naja, natürlich. Ja, ganz klar. Gehst auf das Mountainbike, ne? Das hast du mit dem E-Bike da rumfährst und wir müssen sehen, wie wir klarkommen. Ja, dann hast du wenigstens Gesellschaft da vorne. Oder so, genau, das könnte ich natürlich versuchen. Ja. Aber Lukas, ich wollte dich das vorhin schon fragen, bist du eigentlich schon E-Bike gefahren? Und ich meine jetzt nicht nur so runde Straße hoch, Straße runter, sondern schon mal eine vernünftige Tour irgendwie. Nein, hast du schon das? Ich bin noch nicht gefahren. Nein. Also ich meine, oder zumindest so ein paar Kilometer oder so. Also sag ich mal, ich habe es jetzt nicht ausgiebig getestet, ich saß schon mal auf einen drauf, ich habe es schon mal getestet, aber so selber jetzt, dass ich sage, ein vollendetes Bild hätte ich jetzt, sag ich mal, noch nicht, nein. Aber ich saß auch zweimal auf dem Fully und habe auch gemerkt, das ist einfach nichts für mich. Und dann habe ich auch damit abgeschlossen. Aber auf dem E-Bike, wie war das Gefühl? Weil ich meine, ich habe es schon so oft gesehen, dass Leute, die zum ersten Mal E-Bike fahren, die kommen dann zurück mit so einem Lächeln im Gesicht. Weißt du, so, ist das cool, da macht das Spaß. So, weißt du, Leute, die eigentlich auch gar kein Fahrrad fahren oder wenig Fahrrad fahren und so, weißt du, haben da halt mega, mega Bock. Ich meine, mir ging es ja auch nicht viel anders. Na, als ich da das erste Mal drauf saß, dachte mir, Mann, ey, das ist ja richtig coole Sache. Ja. Ja, was war nochmal die Frage? Jetzt habe ich die Frage vergessen. Achso, mit dem Lächeln. War ja natürlich jetzt nicht schlecht. Ich sage ja nicht, dass es das Schlimmste ist, auf dem E-Bike zu sitzen und keine Ahnung, aber ja, also natürlich macht das Spaß, wenn du fährst und du kriegst Unterstützung. Ja? Aber wie gesagt, ich weiß nicht. Ich würde mich, glaube ich, selber betrügen dabei. Bei dir. Das steckt noch zu sehr bei dir drin. Ne? Das ist auch, glaube ich, so ein bisschen auch so eine Ego-Geschichte, kann ich mir vorstellen. Stimmt auch, ja. Also ich denke mal, ich kenne mich auch so gut, dass ich sagen würde, ich würde halt auch die Hilfe dann sehr gerne in Anspruch nehmen, sag ich mal, wenn ich sie dann hätte. Also, ja, dafür ist es ja da. Ja, eben. Aber weißt du, ich meine, das ist es ja, das ist ja auch einer der Gründe gewesen, das vielleicht nochmal kurz abschließend. Ich bin jetzt so ein bisschen so, weißt du, nach den ganzen Jahren des Triathlonsports, Laufsports und was ich da so alles gemacht habe, ich finde, ohne mich jetzt irgendwie zu alt zu machen, ne, aber ich finde, jetzt will ich Spaß haben. Weißt du, jetzt geht mir so der Leistungsgedanke, geht mir halt, ist zwar immer noch da, aber der verschiebt sich immer mehr Richtung, ich will einfach Spaß haben, deshalb bin ich ja auch von der Straße weg, weil auf der Straße habe ich keinen Spaß, wenn ich mit einem Rennrad dafür habe ich früher schon zu viele Unfälle gehabt, dafür habe ich schon zu viele Autos geküsst und jetzt will ich halt auf den Trails Spaß haben, auf den mit dem Gravelbike, mit dem Mountainbike und da spielt Geschwindigkeit und so, spielt da sowieso eine sekundäre Rolle, wenn überhaupt und warum nicht E-Bike, wenn es Spaß macht? Das ist halt auch so ein Punkt, den ich verstehen könnte, wenn du jetzt sagen würdest, du machst aber noch Wettkämpfe oder Triathlons oder sowas, dann weiß ich nicht, ob du dann selber nicht, also dir selber das nicht nochmal überlegen würdest, E-Bike dann großartig oft rumzufahren, weil ich meine, wenn du gerade für Wettkämpfe trainierst oder sowas, weiß nicht, wie du dazu stehst, aber wie du sagst, es ist jetzt nicht, du machst jetzt nicht so mit dem größten Leistungsgedanken dann auch im Wettkämpfe. Natürlich hast du dich jetzt auch hier für den Xterra angemeldet, aber wie du auch selber sagst, das machst du ja erst just for fun als irgendwelchen Leistungsgründen. Ja, ich mache das schon eigentlich seit ein paar Jahren so, ne, dass ich wirklich mir nur ein paar Wettkämpfe aussuche, die mir halt, ne, wo ich denke, okay, Spaßfaktor steht hier im Vordergrund ganz klar, ne, und deshalb auch so Sachen wie halt eben Xterra oder irgendwelche Trail-Geschichten, Orbits, ne, das sind halt so Sachen, die mich jetzt halt mehr catchen, ne, und wie gesagt, da steht ja ganz klar der Spaßfaktor im Vordergrund und ich glaube auch, wenn ich jetzt weiter jetzt irgendwie auf Wettkämpfe trainieren würde, auch da würde ich auch E-Bike fahren, aber natürlich dann irgendwie in der Vorbereitungszeit natürlich weniger. Wobei, wie gesagt, also man kann mit dem Ding auch ganz, ganz gut trainieren. Also ist ja jetzt nicht so, dass du, wenn du jetzt E-Bike fährst, auf dein Rad steigst und jetzt irgendwie keine Kondition mehr hast. Also so ist es nicht. Nee, und ich denke, du kannst mit so einem Teil dann auch auf dem Wettkampf trainieren. Ja. Du musst natürlich dein eigenes Bike, wo du nachher mit fährst, musst du natürlich auch fühlen und auch oft genug unter dir haben. Ne? Du musst damit ja dann im Rennen klarkommen. Und aber ein vernünftiges Training kann man damit vielleicht auch machen. Ne? Und die Erholungsfahrten, damit kannst du auf jeden Fall. Und am Berg, klar. Du musst natürlich nachher, wie gesagt, mit deinem eigenen Bike dann auch wieder unterwegs sein, damit du dann beim Wettkampf auch das Fahrrad unter dir hast. Ja, aber wie gesagt, für mich spielt das eh jetzt eine relativ geringe Rolle. Mal davon abgesehen, dass wahrscheinlich noch lange keine Wettkämpfe kommen werden. Ne, von daher, also wie gesagt, ich will da Spaß haben und das Ding ist wirklich, das ist ein Spaßmacher. Also ich bin heute auch hier nach Hause gekommen. Also ich war alle, aber ich meine, bei den anderen Bikes habe ich auch ein Lächeln im Gesicht und das macht Spaß, aber das ist halt noch eine ganz andere Art zu fahren. Ne, das ist es auch, definitiv, ja. Und das Ja, glaube ich. Ja. Aber mal so eine Frage außerhalb jetzt vom E-Biken oder sowas. Gerade jetzt wegen unserer letzten Tour, also eher eine Frage an Adrian als Mario. Ich weiß gar nicht, ob der Mario meine Frage beantworten kann. Werden wir sehen jetzt. Nach so einem Sturz, braucht ihr da auch mal so eine gewisse Zeit, um wieder Vertrauen ins Fahrrad zu bekommen? Ja, kommt drauf an, wie es passiert ist. Ja. Ne? Das ist so. Ja. Das ist so. Du, ja, also ins Fahrrad will ich nicht sagen, aber dein Kopf, ne, kommt natürlich immer drauf an, wie schwer war dein Sturz. Du erinnerst dich natürlich an ähnliche Szenen immer wieder daran, ne, und denkst dann, passiert das jetzt wieder? Mache ich hier was verkehrt oder liege ich jetzt gleich schon wieder hier? Ne? Also eine gewisse Verunsicherung hat man bestimmt und es ist auch bestimmt Kopfsache. Ja, ne? Definitiv. Also, glaube ich schon. Ja, sehe ich genauso. Ja, weil ich hatte nämlich die Situation bei unserer Tour gehabt, nach meinem Sturz sind wir den Berg runtergefahren und da unten wurde es ja so weiß, gell? So dieser gefrorene Tau und so. Und da hatte ich ganz kurz mal, da ist mir so ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht in dem Moment, weil ich habe irgendwie gleich gedacht, jetzt könnte es gefährlich werden, weil das wirklich alles so weiß aussah und wussten nicht genau, wie die, und es ging ja bergunter, wir wussten nicht genau, wie die Streckenbeschaffung ist und so. Das war halt, ist halt, wenn man die Strecke kennt, ist es vielleicht einfacher dann, weil man auch ungefähr weiß, was da von Untergrund kommt, aber das war in dem Moment, deswegen muss ich mich gerade dran erinnern. Aber da kann ich dich beruhigen, das geht mir immer so, wenn Schnee liegt, wenn Eis unten drunter ist, liegt vielleicht auch in meinem Alter, ich weiß es nicht. Hab dann auch immer Panik. Ich denk dann auch jeden Moment, du siehst nichts, du weißt nicht, was unten drunter ist und du kannst dich jeden Moment auf die Fresse legen. Von daher, ne, und du kommst nicht aus den Klickis raus, du fällst einfach um und rutschst weg, Vorderrad rutscht weg. Also das habe ich im Kopf immer, wenn Schnee liegt, wenn ich es nicht genau deuten kann, was da unter mir ist, ne, mit dem Matsch ist es manchmal vielleicht auch so der Fall oder eine Wurzel kommt quer, ne? Keine Chance, ne? Und, ja. Von daher, aber da bin ich genauso. Das geht mir genauso. Wenn da sowas Gefrorenes ist und ja, du weißt nicht, ist es Eis, kann man es fahren? Das ist bei mir genauso. Also, definitiv. Aber ich habe noch einen anderen Vergleich. Und zwar, Lukas, als wir in Portugal waren, ne, da haben wir Pinarello-Räder gekriegt, auf die ich mich eigentlich gefreut habe. Also ich habe gedacht, boah, was waren das für welche? Jetzt habe ich es vergessen, ist schon ein bisschen her. Auf jeden Fall war das richtig ein High-End-Bike. Also das war schon richtig gut. Aber das Ding taugte mir gar nichts. Ich habe mich so unwohl damit gefühlt. Und dann waren die Strecken auch nicht ohne, ne, da in Portugal. Und ich habe mich einfach bei den Backup-Fahrten und so, ich habe mich wirklich einfach nur unwohl auf dem Ding gefühlt, ne? Und das ist dann, wenn das so auch im Kopf drin steckt, dann kannst du nicht frei fahren, ne? Dann fährst du auch so gehemmt, ne? Und das hat mich leider da die ganze Zeit irgendwie begleitet da in Portugal. Ja, da verliert man Spaß so ein bisschen, ne? Ja, das ist auf jeden Fall. Adrian hat das ja schon, ich glaube, nach dem Urlaub mal gesagt, dass er es nicht so toll fand, obwohl er sich ja wirklich sehr darauf gefreut hat, weil er hat das ja noch rausgesucht. Ne? Guck mal, der Pinarello, ja, das will ich mal ausprobieren. Ja. Ich fand es so cool, muss ich sagen. Aber das ist halt so, also mir haben sie echt getaugt. Ich hätte die gleich mitgenommen eigentlich. Aber so sieht man, wie unterschiedlich man dann halt ist in der Sache. Und Adrian kann auch bezeugen, die Abfahrten bin ich einmal runtergebrettert. Das hat richtig Laune gemacht. Ja, die bist du echt runtergebrettert. Ja, ja, ja. Aber es war aber lustig. Ja. Das war echt eine coole Zeit. Ich erinnere mich gerne nochmal dran zurück. Ja, war schon cool. Ja, wer weiß, wo man da nochmal hin kann. So, ne? Ja, Ja. Bevor es traurig wird, beenden wir, glaube ich, lieber die Folge. Ja. Fast eine Stunde. War eine coole erste Folge, genau. Fand ich. Und wenn ihr... Oh, okay. Ich habe noch eine kleine Frage. Total vergessen. Ja, ich habe mit meinem Sohnemann sozusagen meinen ersten Bike-Film gedreht. Also war echt eine coole Sache. Der hat eine neue Kamera, der hat auch so einen Gimbal. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so ein Teil. Mega. Also wir haben am Sonntag, sind wir hier bei uns in die Gegend gefahren und mussten ganz wohin, wo nicht so viele Leute waren, wo ein paar Trails sind, wo ein paar Sachen sind. Es ist so ein dynamischer Mountainbike-Film geworden, so ein bisschen mit ein paar Trail-Sachen drin. Und ich bin mal gespannt, wie er euch gefällt. Also vom Filmen her, das hat er super gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ich war echt überrascht. Hat die Sachen her so ein bisschen zusammengeschnitten, so als mit einem schönen Song drin und wirklich ein dynamischer Ablauf. Also muss man sagen, also wenn wir könnten sowas auch mal drehen. Wir müssten auch mal sowas machen. Ich habe das geplant für unsere nächste Tour. Ne? Der Lukas hat ja jede Menge Halterung für GoPro, die muss er mitbringen und dann drehen wir auf jeden Fall auch ein Filmchen hier von unserer gemeinsamen Tour. Ja, die GoPro hatte ich auch vorne bei mir am Lenker, aber das ist die verkehrte Position. Also da hat er nur den Reifen, hast du gesehen. Hast du vorne, ne? Den Reifen gesehen. Also ich glaube, man muss mindestens mal den Lenker sehen. Also damit man den Trail auch besser sieht. Ne? Eine GoPro-Aufnahme haben wir oder hat er in den Film gar nicht reingenommen. Die hat er dann gar nicht benutzt. Ne? Er ist immer vorbeigelaufen oder mitgelaufen und aber super dynamisch, ne? Dadurch, dass der Gimbal ja das so gut mitmacht, alles, ne? Also, wenn wir uns mal treffen hier bei mir, vielleicht können wir mal so einen kleinen Film auch, wo er dabei ist, drehen. Ne? Sehr gerne. Ist zwar ein bisschen zeitaufwendiger, ne? Aber so ein paar Kleinigkeiten, so, es ist ja letztendlich dauert so ein Film 3 Minuten noch nicht mal, ne? So in dem Drehen, ne? Also schön, muss ich sagen. Ja, für sowas bin ich immer offen. Also wir packen das natürlich in die Shownotes sehr gerne, dann könnt ihr euch das auch mal angucken. Könnt ihr einen Daumen hoch da lassen für die Arbeit. Und für die eifrigen Zuhörer, die es rausgehört haben, ja, es wird noch auf jeden Fall ein paar Touren geben mit uns dreien zusammen. Ja. Deswegen. Ja, genau. Auf jeden Fall. Sehr cool. Ja. Wir planen auch schon. Vielleicht demnächst. Sehr schön. Okay, dann danke ich euch beiden für euer Mario, dass du dabei warst, Adrian für sein Thema. Ja, gerne. Und dann hören wir uns das nächste Mal wieder, wahrscheinlich mit einem anderen coolen Thema. Und vielen neuen Eindrücken. Das auch. Und vielleicht neue Videos. Genau, ja. Sehr cool. Ja. Dann verabschiede ich mich schon mal und ihr könnt euch unter euch ausmachen, wer hier noch ein Schlusswort haben möchte. Tschüss. Ja, dann sage ich auch schon mal Tschüss und lass dem Mario hier ein Schlusswort. Ja. Ja, war auf jeden Fall eine schöne auskunftsreiche Folge über E-Bike und über E-Gravel-Bike. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und ich wünsche euch allen da draußen alles Liebe, alles Gute. Tschüss. Tschö. So, und das war unser neuer Radeinspieler, ohne Namen. Ja, meine Meinung, wie ihr wahrscheinlich schon in der Live-Episode gehört habt, hat sich nicht unbedingt geändert. Nichtsdestotrotz verstehe ich den Adrian und ich wollte mal ganz kurz fragen, wie bewegt ihr euch denn fort zum größten Teil? Weil ich weiß jetzt, der Ludwig fährt mit dem Fahrrad oft zur Arbeit. Ja. Der Adrian wird das jetzt verstärkt, denke ich, machen. Und Tabea, Ich gehe. Läufst du zur Arbeit? Ja, ich gehe überall hin. Also mit dem Fahrrad wäre ich deutlich schneller, aber ich brauche, also für mich hat Gehen auch so was sehr Meditatives und ich liebe das einfach, auf die Arbeit zu gehen. Das sind so 20 Minuten. Und mit dem Fahrrad wäre ich halt irgendwie so unter 10 Minuten schon da und gerade morgens brauche ich da einfach meine Zeit. Deswegen nutze ich mein Privileg, dass ich da hingehen kann und tue das dann auch, ja. Ja, da habe ich mir schon fast gedacht, dann bin ich hier nämlich der größte Umweltsünder von allen, denn ja, jetzt, wo man hier auf dem Dorf wohnt... Du fliegst in die Arbeit, oder? Ja, das genau. Ich habe immer eine Frau vor der Tür stehen. Nee, das ist jetzt, also in Montabaur, da sind wir viel gegangen, wir sind auch viel in die Stadt gegangen und einkaufen gegangen und so, aber das kann man hier quasi gar nicht machen, weil der nächste Laden so 3,5 Kilometer oder 4 Kilometer und dann nur mit Einkäufen, das ist echt, also so wirklich, ja, so toll für also mit dem Fahrrad oder so irgendwo hinzufahren, ist dann halt zur Arbeit, könnte ich demnächst eventuell machen, aber ja, früher konnte man wenigstens noch ein bisschen einkaufen gehen, aber jetzt mittlerweile, momentan, auch bei dem Wetter natürlich, mache ich momentan alles wirklich als mit dem Auto und das stört mich ein bisschen. Brauche ein E-Auto oder sowas, weiß ich nicht. Ja, und damit leite ich galant über zum Ludwig, denn der Ludwig hat sich einen Interviewpartner geholt. Ich kann schon mal ein bisschen anteasen, es wird gut. Ich hab schon geschnitten. Es hat mir sehr gut gefallen. Ja, das freut mich natürlich. Ich hoffe, unseren Hörerinnen und Hörern gefällt es genauso gut. Es ist ein Interview mit Nico. Nico kenne ich schon relativ lange, das sage ich auch gleich nochmal im Interview selbst. Der ist auch hier in Berlin und wir kennen uns eigentlich schon seit so 4, 5, 6 Jahren oder so von Rennen eigentlich, also von Rennen, wo wir uns getroffen haben. Aber Nico ist auch jemand, der sehr aktiv ist im Bereich Tierschutz und hat da diverse Aktionen schon gemacht und Kampagnen gemacht und so weiter. Ist auch ein sehr guter Läufer und verbindet das Ganze mit einem Projekt, das er Erdlingslauf nennt. Das stellen wir gleich nochmal genauer vor. Und dieser Erdlingslauf hat, glaube ich, größtenteils letztes Wochenende stattgefunden. Natürlich in diesen Zeiten digital. Und ich habe diesen Erdlingslauf auch unterstützt und habe verhashtaggt und gespendet. Also insofern gibt es da auch eine direkte Affinität dazu. Und deswegen habe ich mich gefreut, als ich Nico gefragt hat, ob er für ein Gespräch zur Verfügung steht, dass er dann sofort dabei war. Und ja, die nächsten, ich glaube, ungefähr eine halbe Stunde oder so, wünsche ich euch damit jetzt viel Spaß. Ja, ich freue mich, dass wir wieder einen Gast haben heute. Ich habe heute zum Gespräch den Nicolas Thun und ich freue mich deswegen ganz besonders, weil wir uns auf mehreren Ebenen schon begegnet sind und uns auf mehreren Ebenen kennen. Zum einen nämlich ist der Nico, der hier auch in Berlin wirkt und lebt, nicht nur ein sehr engagierter Tierschützer und jemand, der sich in verschiedensten Bereichen mit dem Thema Tierwohl auseinandersetzt und versucht, Menschen für die Thematik zu gewinnen, sondern, und auch deswegen ist er natürlich der perfekte Gast für die Wechselzone, der Nico ist auch Läufer und darüber kenne ich ihn eigentlich auch schon, denn seit vielen Jahren eigentlich treffen wir uns immer wieder mal auf verschiedenen Rennen in Berlin. Nico ist auch bei den Vegan Runners aktiv. Und ja, ich würde sagen, bevor ich jetzt noch wahnsinnig viel über dich erzähle, lieber Nico, mach das am besten selbst, denn du kennst dich am besten. Wer bist du? Und natürlich erstmal herzlich willkommen in der Wechselzone. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Nico, ich bin 37 Jahre alt. Ich habe von 2013 bis 2019 hier in Berlin für die Albert-Schweitzer-Stiftung gearbeitet, die Tierschutz und Tierrecht machen. Und ich habe auch 2017 richtig mit dem Laufen losgelegt, bin meinen ersten Marathon gelaufen und da sind wir uns dann natürlich auch sofort über den Weg gelaufen. Bevor wir zur Thematik kommen, bist du deinen ersten Marathon in Berlin gelaufen? Ich bin meinen ersten Marathon tatsächlich mit meinen Geschwistern zusammen am Bodensee gelaufen. Fragen dann immer als erstes, bist du dann einmal ganz um den Bodensee rumgelaufen? Aber das ist natürlich eine viel längere Strecke. ich habe es gemacht, so wie es die meisten machen, wahrscheinlich die ersten Marathon laufen, hochambitioniert reingestartet mit starkem Tempo und dann in der zweiten Hälfte brutal eingebrochen. Und da wusste ich aber schon, das kriege ich noch besser hin. Und naja, jetzt, man lernt mit jedem Marathon dazu. Ja, durch dieses Tal müssen wir alle irgendwann gehen. Zu schnell starten und dann einbrechen, das gehört irgendwie einfach zur Erfahrung dazu. Aber das härtet natürlich mental auch ab und über die mentale Stärke eines inzwischen, glaube ich, auch Ultraläufers, ne, bei dir? Ich habe 200 Kilometer Läufe jetzt hinter mir. Ja, sehr gut, sehr gut. Also da brauchen wir gar nicht lange darüber sprechen, dass das auch extremes Mentaltraining ist. Und bevor wir vielleicht später nochmal zum Laufen zurückkommen, denn wie gesagt, du bist ja auch bei den Vegan Runners unterwegs, würde ich trotzdem gerne eigentlich auf eine andere Thematik kommen, die aber gar nicht so weit weg ist von der eigentlichen Laufthematik, denn du hast mich vor kurzem kontaktiert, so transparent können wir sein, um zu sagen, dass du ein tolles Projekt machst. Hast mir so ein bisschen darüber erzählt und ich fand es gleich so spannend, dass ich gesagt habe, komm, lass uns dann nicht einfach nur über WhatsApp drüber sprechen, sondern lass uns doch gleich mal irgendwie im Podcast drüber sprechen, denn apropos Ultralauf, bei dir spielt gerade die Distanz von 580 Kilometern, glaube ich, eine Rolle. 550, genau. Und wie kommt man auf die Idee, von Berlin in den Bayerischen Wald zu laufen? Das musst du uns jetzt mal erklären. Ich kann ja ein bisschen ausholen und sagen, letztes Jahr ging es mit Corona los. Und ich hatte total Sorge, wenn jetzt Ausgangsbeschränkungen kommen, dann kann ich überhaupt nicht mehr raus, überhaupt nicht mehr laufen. Wie schrecklich wäre das denn? Dann mache ich es doch besser so, dass ich mein Laufpensum jetzt einfach so richtig stramm anziehe. Und falls ich dann irgendwann zu Hause sitzen muss, dann weiß ich wenigstens, dass ich so viel gelaufen bin, wie es nur irgendwie möglich war. Und so bin ich letztes Jahr dann auf 20 Marathons gekommen und einen 100-Kilometer-Lauf obendrauf. Und das Schöne ist, dass man da ja auch alle möglichen liebenswerten und ähnlich verrückten Menschen kennenlernt, wenn man sich in dieser Szene bewegt. Und da habe ich Ende letzten Jahres den Ben kennengelernt. Und der ist wirklich auch für alles zu haben. Mit dem bin ich schon, habe ich mich um Mitternacht getroffen und bin auf der 400-Meter-Bahn 105,5 Runden gelaufen für einen Marathon. Und wir fanden das toll. Wir waren da total begeistert, ja. Und dann waren wir einmal beim Teufelsberg laufen hier in Berlin und sind immer diese Treppe hoch und runter gerannt, wie die kleinen Bergziegen. Und irgendwann meinte der Ben zu mir, Nico, wir müssen jetzt mal noch was richtig Krasses, so was richtig Ambitioniertes starten. Und ich hätte die Idee, wir könnten das für den Erdlingslauf machen. Und da war ich total begeistert, weil der Erdlingshof im Bayerischen Wald ist ein Lebenshof, der Tiere aufnimmt, die gerettet wurden aus schrecklichen Umständen. Der liegt mir schon seit vielen Jahren total am Herzen. Und wir hatten 2015 schon einen Benefizlauf für den Erdlingshof, also mit dem Namen Erdlingslauf, wo wir einmal um Berlin herumgelaufen sind auf dem Mauerweg. Was du jetzt auch vorhast. Kommt mir bekannt vor. Du jetzt auch vorhast. Aber wir sind die natürlich nicht in Pace von 5:30 gerannt, so wie du das planst, sondern wir hatten 24 Stunden Zeit und haben das in 18 Etappen aufgegliedert. Und es war aber total cool, weil wir vom veganen Sommerfest, das am letzten Augustwochenende stattgefunden hat, gestartet sind. Und dann eben genau 24 Stunden später wieder beim veganen Sommerfest Zieleinlauf hatten. Und das hat natürlich tobenden Applaus bedeutet und von der Bühne haben sie uns zugejubelt und wir haben halt, glaube ich, 7.500 € für den Erdlingshof damals gesammelt. Und eigentlich waren alle so begeistert, dass wir gesagt haben, wir müssen ab jetzt jedes Jahr einen Erdlingslauf machen. Bloß ist es natürlich auch mit einer ganzen Menge an Organisationen und so Geschichten verbunden. Und als der Bendis jetzt aber zu mir gesagt hat letztes Jahr, Nico, wir müssen einen Benefizlauf machen für den Erdlingshof wieder, habe ich gesagt, bin ich sofort dabei. Und seine Idee war jetzt, nicht wieder um Berlin herumzulaufen, sondern tatsächlich von Berlin bis zum Erdlingshof in Bayern runterzulaufen. 550 Kilometer in einer Woche. Das ist ordentlich, das ist praktisch, was ist das, dreimal der Mauerweg ungefähr, ne? Wenn ich das jetzt so ungefähr richtig rechne, aber jedenfalls mehrfach der Mauerweg. Und du hast es ja gerade schon gesagt, das ist ein Benefizlauf, das heißt, ihr unterstützt damit per Spenden, nehme ich an, wie wir das jetzt, oder wie ihr da auch jetzt an die Hörerinnen und Hörer gewendet oder gewandt, wie ihr das unterstützen könnt, da kommen wir gleich noch dazu, aber ihr unterstützt damit ja einen Lebenshof, wie du schon gesagt hast, nämlich den Erdlingshof. Kannst du mal kurz erstmal das Konzept Lebenshof eigentlich nochmal kurz erklären, für die, die es noch nicht wissen, was ist denn überhaupt ein Lebenshof? Also beim Erdlingshof leben über 100 Tiere mittlerweile. Und zwar von ganz kleinen Kaninchen, Katze, Hund, Ziege bis zu den größeren Tieren. So ein Esel, Pferde, Rinder, zwei Wildschweine sind auch dabei. Und allen ist gemein, dass sie quasi unter normalen Umständen schon längst getötet worden wären. Also Der Erdlingshof. Warum haben die auf einem, wo haben die gewohnt? Warum sind die, warum würden die getötet werden? Also auf der Website vom Erdlingshof kann man die Geschichten von allen Tieren nachlesen. Einige Tiere sind aus der Industrie und in der Industrie werden Tiere ja getötet, sobald sie keinen ökonomischen Nutzen mehr erfüllen können. Und bei den beiden Wildschwein-Frischlingen war es so, dass die Mutter geschossen wurde und alleine hätten sie dann wahrscheinlich auch nicht überlebt. Es war im Winter und dann hat der Erdlingshof sie aufgenommen. Und das ganz Tolle beim Erdlingshof ist eben, wenn man die Möglichkeit hat, zu einem Besuchstag zu kommen, wenn Corona es wieder zulässt, dann würde ich das unbedingt, unbedingt empfehlen, weil es einfach so berührende Begegnungen sind mit den Tieren und weil man auch immer wieder daran erinnert wird, ja, wie toll und witzig und individuell Tiere einfach sind. Das ist ja, glaube ich, was ich auch immer ganz schön finde bei so Spendenläufen, wo man ein ganz klares, konkretes Ziel hat, dass man direkt auch sieht, wohin dann das Geld auch fließt und dass du dann auch ganz konkret eine Institution damit unterstützt, die du auch persönlich jetzt in dem Fall kennst. Vielleicht noch die Frage, die mich interessieren würde, warum gerade der Erdlingshof? Also wie hast du diesen Lebenshof jetzt kennengelernt? Also ich bin im Jahr 2014 mit dem Johannes Jung vom Erdlingshof noch zusammen Grundsmobil gefahren. Wir waren quasi ein Team bei der Albert-Schweitzer-Stiftung und sind mit unserem Aktionsfahrzeug durch Deutschland gefahren, um dann quasi einfach auf der Straße über pflanzliche Ernährung und Tierschutz zu informieren. Und da hat der Johannes die Möglichkeit bekommen, den Erdlingshof eben weiterzuführen. Und daher war ich ganz zu Anfang schon mit dabei. Wir haben gemeinsam die Facebook-Seite aufgesetzt, die jetzt bei knapp 60.000 Views ist oder Likes. Und ja, ich war schon öfter unten und ich kann nur jeden einladen, mal die YouTube-Seite sich anzuschauen, einfach zu gucken, was die Tiere so alles anstellen. Es gibt ein Hängebauchschwein, Bonnie, das mit den Gänsen total befreundet ist, die sind immer zusammen unterwegs. Und es gibt ein tolles Video von den Pferden und Rindern im Schnee. Das hat jetzt über 1,3 Millionen Views. Wir waren auch total fassungslos, wie das auf einmal getrendet ist. Und ja, es ist aber was Schönes und vielleicht kommen wir da ja auch noch später zu. Man liest und sieht immer so viele Skandale aus der Tierindustrie und schreckliche Bilder und was einen total fertig macht und wo man eigentlich nur wegschauen möchte, dass es sehr, sehr heilsam sein kann und sehr, sehr wohltuend, wenn man einfach glückliche Tiere sieht, die sich austoben dürfen, die spielen dürfen, die rennen dürfen. Und jetzt mit dem Erdlingslauf sammeln wir auch ganz konkret für die neue Freilauffläche der Schweine. Also die kann fast verdoppelt werden und die müssen ja immer viel rennen und alles umgraben und schön matschig machen. Von daher passt es eigentlich sehr gut vom Projektzweck zusammen. Jetzt hast du es ja gerade angesprochen, der Erdlingshof ist ja ein Positivbeispiel, also etwas, was sehr positiv auf diejenigen wirkt, die sich damit auseinandersetzen. Es gibt ja ganz verschiedene Art und Weisen und die hast ja du auch schon kennengelernt und auch ja mehr oder weniger praktiziert, wenn man deine Vita sich so anguckt, dieses Thema den Menschen nahe zu bringen. Ne? Also da gibt es ja wirklich unterschiedliche Möglichkeiten über Schock, wie das Institutionen wie PETA zum Beispiel machen, die auch ihre Stellung haben in dem ganzen Kosmos öffentlicher Diskurs. Es gibt die Möglichkeit, sich irgendwelche Dokumentationen anzugucken, Cowspiracy, Seaspiracy, Game Changer und so weiter und so weiter. Es gibt die Möglichkeit, Institutionen zu porträtieren und darzustellen, so wie du das jetzt mit dem Erdlinghof machst. Es kommt immer so ein bisschen auf die Mischung an. Vielleicht jetzt kurz auf die Thematik, auch vom Sport ein bisschen weg nochmal zu gehen. Du hast jetzt doch schon viele, viele Jahre Erfahrung im Bereich. Wie spricht man mit den Leuten? Wie führt man solche Diskurse? Wie führt man solche Gespräche? Ich würde gerne auch gleich nochmal darauf kommen, was das eigentlich mit dir so alles gemacht hat. Mhm. Das ist nämlich auch eine sehr, sehr sehr interessante Komponente. Und dieses Gespräch, das weiß ich jetzt schon, wird viel zu kurz sein, um alles abzudecken oder auch nur anzusprechen. Aber was mich interessieren würde, jemand, der so viel Erfahrung jetzt auch hat, wir merken ja immer wieder, dass das Thema Ernährung, dass das Thema Umweltschutz, Klimaschutz, aber eben auch Tierschutz sehr, sehr emotional diskutiert wird. Ja. Logischerweise, denn es betrifft letztendlich ja jeden, weil jeder hat in irgendeiner Weise eine Auswirkung mit seinem Lebensstil auf die Umwelt, auf dann letztendlich auch das Wohl der Tiere. Es ist immer ein bisschen schwierig für mich auch zu sehen oder zu überlegen, welcher Weg denn jetzt eigentlich der beste ist. Denn natürlich bringt es nichts, wenn ich mit erhobenem Zeigefinger oder mit Schockbildern nur arbeite, sondern ich brauche immer auch Positivbeispiele, die Menschen sozusagen mitzunehmen und zu begeistern für eine Idee. Was sind so deine Erfahrungen? Wie geht man denn sowas am besten an? Wie führt man so einen Diskurs so, dass sich niemand irgendwie auf den Schlips getreten fühlt, in eine Abwehrhaltung geht, die nie was bringt, sondern eher sich auf ein Thema auch einlässt? Wie schafft man Zugänge zu Menschen, die vielleicht erstmal nicht so einen Zugang haben? Na, im allerbesten Fall kommen die Menschen auf einen zu und sind neugierig und stellen Fragen natürlich. Wo es sich bei mir eigentlich immer mehr hinentwickelt, also wie du sagst, wir brauchen ganz vieles und den allergrößten Respekt von mir haben auch die Undercover-Ermittlerinnen, die in die Betriebe reingehen und die wirklich fast wöchentlich neue absolute Horrorbilder aus den Schlachthöfen und Betrieben zutage fördern. Also das ist Wahnsinn und was das für eine Belastung sein muss, mag ich mir auch gar nicht vorstellen. Trotzdem sind wir Menschen natürlich so, dass wir lieber die schönen Bilder sehen und lieber die versöhnlichen Dialoge führen. Bei mir hat sich es jetzt, glaube ich, dahin entwickelt, als ich mit der Albert-Schweitzer-Stiftung unterwegs war, da habe ich, glaube ich, 50.000 Gespräche mit Menschen geführt auf der Straße, wo es um pflanzliche Ernährung und Veganismus ging. Und zum Teil war das ganz toll, also hat es riesig Spaß gemacht. Und zum Teil war es aber auch mega ätzend, also insbesondere, wenn ich gerade nicht so einen guten Tag hatte und dann kommen die Leute mit den immer gleichen Sprüchen und den immer gleichen komischen Argumenten, die sie sich ausdenken. Also mittlerweile würde ich sagen, das Schlauste, was man machen kann, ist zu überlegen, was einem selber gut tut und was einem selber einfach Spaß macht. Ich habe ein tolles Zitat gelesen letztes Jahr. Da hieß es, frage dich nicht, was du für die Welt tun kannst, sondern frage dich, was du für dich selbst tun kannst, damit du lebendig wirst, weil die Welt braucht Menschen, die lebendig sind. Und jetzt mit dem Erdlingslauf habe ich zwei ganz große Leidenschaften von mir verbunden, das Laufen und pflanzliche Ernährung, Tiere, mehrere Ebenen eigentlich. Und weil ich davon so begeistert bin, erzähle ich davon auch total gerne. Und weil die Menschen merken, dass ich wirklich authentisch begeistert bin, überträgt sich das auch und haben sie auch Lust mitzulaufen. Also ich glaube, man sollte Abstand davon nehmen, Dialoge zu führen oder Strategien zu verfolgen, die angeblich effektiv sind, aber die einem selber total die Kraft rauben, weil das führt uns nirgendwo hin. Und wir sind eigentlich dann am besten und effektivsten auch so, ja, Scham zu verbreiten für die gute Sache, wenn man uns halt auch ansieht, dass wir selber gut drauf sind und eine Menge Spaß haben. Das würde ich empfehlen. Ich glaube, das ist ein sehr guter Punkt. Ich glaube, wir müssen vielleicht ein bisschen wegkommen von du musst und eher in Richtung du kannst gehen, ne? Weil ich glaube, mir persönlich hat zum Beispiel auch wahnsinnig viel gebracht, als ich vegan geworden bin vor ein paar Jahren. Ich war lange Zeit Vegetarier, habe mich irgendwie nie getraut, den letzten Schritt zu gehen, eben vegan zu werden, obwohl ich immer sicher war, dass das eigentlich jetzt für mich persönlich, wohlgemerkt, moralisch der einzig richtige Weg ist. Bis ich dann gemerkt habe, dass das alles gar nicht so kompliziert ist. Und ich glaube, wir haben das schon öfter angesprochen, dass es ganz, ganz viele Möglichkeiten gibt, den Menschen auch aufzuklären und zu zeigen, wie es gehen könnte. Und einfach die Option zu zeigen, glaube ich, ist letztendlich dann auch der beste Weg. Was mich noch interessieren würde, ich meine, du hast gerade schon gesagt, diese Gespräche, die werden manchmal auch sehr ungemütlich, ne? Also man kennt es ja auch von politischen Diskussionen, von anderen Krisen, die wir erlebt haben in den letzten Jahren. Wir erleben es jetzt auch gerade wieder, dass Menschen auf die Straße gehen und einfach in ihren Bubbles bleiben und gar nicht mehr rauskommen aus ihren Theorien und aus ihren Szenarien, die sie sich da zusammengelesen haben von fragwürdigen Quellen. Zwei Dinge, die ich dich gern fragen würde, ist zum einen, wie schützt man sich denn da selbst? Denn du bist ja tatsächlich auch an deine persönliche Grenze gegangen. Vielleicht kannst du das gleich nochmal erzählen. Und die zweite Frage gleich anschließend, wie schafft man es denn, sich selbst nicht in diesen Negativ-Spirit zu begeben und tatsächlich auch positiv zu bleiben und zu sagen, ich verstehe dich, ich verstehe, dass du ein Problem damit hast, diesen Schritt zu gehen, vielleicht auch selbst deine Verhaltensweisen zu hinterfragen. Aber ich möchte dir gerne die Hand reichen, nicht das Schild hochhalten oder, dir die Gesetze vorlegen, an die du dich halten musst, sondern ich möchte gerne ein Gespräch mit dir führen. Ich möchte dir gerne zeigen, wie es gehen könnte. Wie schafft man diese beiden Sachen sozusagen für sich zu sichern? Also man schützt sich selber sehr gut, glaube ich, indem man ab und zu einfach sagt, nein, ich habe jetzt gerade keine Lust, darüber zu reden. So einfach ist das. Also wenn jemand auf mich zukommt und sagt, hey, ich finde vegan voll spannend und kannst du mir da vielleicht ein paar Fragen beantworten, dann bin ich doch der allererste, der sich total anbietet und ins Zeug legt, da quasi zu unterstützen. Aber wenn einer ankommt und sagt, Pflanzen haben auch Gefühle oder unser Gehirn hätte sich ja gar nicht so weit entwickelt, wenn wir kein Fleisch gegessen hätten, dann denke ich, was willst du von mir irgendwie? Schwätzt mich hier von der Seite an, willst irgendwie provozieren oder was? Ich hatte einen Mann auf der Straße mal, der genau diesen Spruch gebracht hat, unser Gehirn hätte sich ja gar nicht so weit entwickelt, wenn wir kein Fleisch gegessen hätten. Und dann habe ich gemeint, ja, aber so ein weit entwickeltes Gehirn, das muss man auch nutzen. Wenn man das nicht nutzt, dann verkümmert es, dann bildet sich das zurück. Sehr gute und der Antwort, hat sich totgelacht, weil der wollte einfach nur provozieren, dann wurde er zurückprovoziert und dann waren wir beide glücklich so. Ich habe eine Freundin, mit der ich auch letzte Woche darüber gezoomt habe, wie anstrengend es ist, die saß im Büro und auf einmal kommt ein Kollege rein und meint, ja, aber Pflanzen haben auch Gefühle. Und sie hat sich total angegriffen gefühlt und überrumpelt. Sie wusste gar nicht, wie sie darauf jetzt reagieren soll. Und dann hatten wir die Idee, dass sie kleine Kärtchen entwerfen könnte, wo vorne ein süßes Schweinchen drauf ist und hinten drauf steht, ich freue mich, dass Sie sich für Veganismus interessieren. Wenn Sie Lust haben, schreiben Sie mir eine E-Mail, dann können wir uns gerne dazu austauschen. Aber dass man nicht so unvermittelt einfach dieses Thema übergebraten bekommt. Also ab und zu auch einmal mal sagen, nee, sorry, ich bin jetzt gerade auf einer Party, ich habe jetzt keine Lust, hier eine Stunde über pflanzliche Ernährung zu diskutieren. Ich will jetzt feiern und dancen oder so. Ich glaube, das ist ja auch authentisch, das macht uns ja auch nahbar. Und es ist auch so ein bisschen Verknappungsstrategie. Dann denkt der Mann, aber ich wollte darüber doch was wissen oder dazu was hören und jetzt geht der Tanzen einfach. Wie kriege ich jetzt meine Antworten? Ja, ich glaube, dass es so auch am besten gehen kann, einfach zu zeigen, dass auch ein Veganer oder eine Veganerin auch noch andere Themen hat, über die sie sprechen können. Man aber jeden halt einfach einlädt. Also ich merke das bei mir ja selber auch. Ich habe meine sportlichen Leistungen eher verbessert, seit ich vegan bin, als verschlechtert. Und ich erzähle das dann natürlich auch gerne, aber ich gehe jetzt nicht raus und sage, hey, übrigens, ich bin Veganer und deswegen bin ich so schnell. Eher im Gegenteil, weil manche sagen dann ja, naja, wenn du vielleicht Fleisch essen würdest oder tierisches Eiweiß zu dir, wärst du vielleicht noch besser. Und dann sage ich, glaube ich nicht, weil wenn ich mir meine Leistungen von früher angucke und die Leistungen der letzten Jahre und die Verbesserung und wie ich mich vor allem dabei fühle, und ich glaube, das ist halt auch das Entscheidende. Man kann immer nur von seiner eigenen Person ausgehen und von seiner eigenen Perspektive berichten und dann eben einladen, vielleicht auch mal mitzugehen ein Stück des Weges. Dann sind die Leute eigentlich immer gewillt, auch darüber zu sprechen und sich darauf einzulassen. Ne? Wenn ich jetzt sagen würde, nee, pass auf, hier, du mit deinem Burger, du machst die Umwelt kaputt, dann mag das vielleicht stimmen, aber man gewinnt damit halt kein Argument und keinen Diskurs und man gewinnt vor allem niemanden für seine Idee. Und ich glaube, das ist so ein Thema, wo du schon gesagt hast, wir brauchen auch die Ermittlerinnen und Ermittler, die aufdecken, was hinter den Schlachthoftüren passiert. Wir müssen, glaube ich, auch einfach zeigen, was da passiert, ohne zu werten. Also ich sage ja immer, eigentlich muss man einfach nur eine Schulklasse in so einen Schlachthof mal einen Tag lang schicken und einfach zeigen, was passiert, unkommentiert, ohne groß einzuordnen. Ja. Dann wird wahrscheinlich keine Schülerin mehr ein Fleisch anrühren. Aber wie gesagt, es bringt halt nichts mit irgendwelchen immer nur mit der Moralkeule zu kommen. Und ich glaube, da bist du ein ganz gutes Beispiel dafür, dass einen das selbst kaputt macht und dass man damit aber auch nicht viel gewinnen kann. Und deswegen finde ich diesen Erdlingshof auch so schön und den Erdlingslauf auch so schön, weil du halt damit einfach ein Positivbeispiel bringst, wo man einfach sagt, okay, gerne, die unterstützt dich jetzt einfach mal. Mag sein, dass ich heute Abend wieder ein Steak esse, aber ich habe zumindest mal 10 Euro für den Erdlingshof und somit vielleicht ein Tier gespendet. Ist auch schon ein kleiner Schritt und wer weiß, vielleicht folgen die nächsten Schritte dann auch automatisch irgendwann. Total. Finde ich einen sehr guten Einsatz. Es gibt einen schönen Artikel von der Albert-Schweitzer-Stiftung, Vegan, ganz oder gar nicht. Und da wird auch aufgeführt, man muss nicht 100% vegan leben. Ja. Es gibt die AVAPs, as vegan as possible. Und zwei Halbzeit-Veganerinnen machen auch schon einen Veganer oder eine Veganerin. Also vielleicht ist es auch sehr, sehr effektiv für Veganismus, wenn man Menschen erklärt, sie müssen nicht komplett vegan leben. Weil 50% der Menschen wollen halt einfach weniger Fleisch essen und was die für eine unglaubliche Macht haben am Markt auch, da kommt das 1% Veganerin nicht ran. Und wir haben beim Erdlingslauf auch überlegt, darf denn jetzt nur jemand mitlaufen, der oder die vegan lebt? Haben wir gesagt, nee, ist doch total bescheuert. Und dann haben wir gesagt, jeder, der findet, dass Tiere das Recht auf ein schönes Leben haben und eine pflanzliche Ernährung daher sinnvoll ist, ist super gerne eingeladen, bei uns mitzulaufen. Ja. Ja, sehr gut. Man muss die Leute einladen, das stimmt. Und was ich auch noch gerne dich fragen würde, wie du das siehst, ich glaube, dass es falsch ist, immer nur sozusagen die Verbraucherinnen und Verbraucher in die Verantwortung zu nehmen. Ich glaube, dass wir, und das ist so ein bisschen ja auch der Ansatz, der von Organisationen oder Aktionen wie Fridays for Future verfolgt wird, dass man halt einfach wahnsinnig viel auch gesetzlich regeln muss. Also man kann nicht immer nur sagen, naja gut, wenn die Leute in den Supermarkt gehen und billiges Fleisch kaufen, dann können wir halt auch nichts machen, dann ist es halt so. Ich glaube, dass das zu einfach ist. Ich glaube, viele Menschen gehen diesen Weg nicht, dass sie sich 3, 4, 5 Mal überlegen, was sie im Supermarkt für Eier kaufen. Man muss manchmal eben auch mit gesetzlichen Rahmenbedingungen daherkommen. Und da würde mich deine Meinung mal interessieren. Ich glaube persönlich, dass nicht alles über eigenverantwortliches Handeln der Verbraucherinnen und der Bürgerinnen und Bürger gehen kann, sondern tatsächlich eben auch tatsächlich der gesetzliche Rahmen entsprechend gegeben sein muss. Denn ich weiß nicht, wenn man Alkohol für Leute unter 18 oder unter 16 verbietet, dann kaufen die halt den einfach definitiv weniger. Natürlich gibt es Ausnahmen immer, du kannst nie eine absolute Lösung finden, aber dann ist es zumindest schon mal gesetzlich verboten und dann ist halt klar, was der gesellschaftliche Kontext ist und das Gesetz oder der Konsens, auf den man sich da politisch und gesellschaftlich geeinigt hat. Wie siehst du das? Also ich würde mal ganz undiplomatisch sagen, wir müssen alle stressen eigentlich, weil wenn man nur die Politik stresst, dann werden die Konsumentinnen ganz bequem und wenn man nur die Konsumentinnen stresst, dann ist halt die Politik sehr bequem, von daher schon alle so ein bisschen anstupsen und versuchen zu motivieren, aber klar, die Anschnallpflicht wurde auch per Gesetz eingeführt und heute denken wir, um Gottes Willen, Menschen sind ohne Gurt auf der Autobahn gefahren, das ist doch vollkommen verrückt. Und wenn wir halt sehen, wo die Klimakatastrophe uns hinführen wird, wenn wir nicht drastisch so Fleischkonsum verringern, dann sind das halt einfach überhaupt keine schönen Aussichten. Von daher fände ich es gut, aber gleichzeitig sind wir halt auch nicht China. Also China kann pyramidal von oben herab quasi alles bestimmen. Und trotzdem finden wir es eigentlich ganz gut, in der Demokratie zu leben, wo halt auch so eine pluralistische Meinungsbildung stattfindet. Hagen Räther sagt, wir brauchen die Ökodiktatur. Der ist natürlich vorne mit dabei für gesetzliche Bestimmungen. Aber letztendlich müssen wir alle einfach mal ein bisschen klarkommen und verstehen, dass die nächsten 50 Jahre sehr spannend werden und dass wir nicht so weitermachen können, wie wir es aktuell tun. Und glücklicherweise ist es ja ein Riesenthema auch. Und 50% der Deutschen, die Fleischkonsum verringern wollen, ist schon eine Marke. Also wenn man sich die Entwicklung der letzten 10 Jahre anschaut, was Pflanzenmilch angeht und was pflanzliche Fleischprodukte angeht, ist gigantisch. Man sieht es am besten an den Lobbygruppen, die jetzt so Sachen wie Milch für Pflanzenprodukte verbieten wollen, weil sie so eine Panik haben, dass quasi die Tierindustrie in sich zusammenbricht. Aber ja, Politik Druck machen und trotzdem ab und zu mal drüber reden, dass es vielleicht doch sinnvoll ist, auch öfter mal pflanzlich zu probieren. Absolut, also die Mischung macht es auf jeden Fall und ich glaube, wenn man sich überlegt, was so in den letzten 3, 4, 5 Jahren so auf dem Lebensmittelmarkt auch alles passiert ist, also was es inzwischen für Milch, also Milch mit Anführungsstrichen, pflanzliche Milchsorten gibt, was es für Joghurt-Alternativen gibt. Ich habe vor einigen Tagen das erste Mal einen veganen Skyr probiert und habe mir gedacht, der schmeckt ja eigentlich viel besser als ein richtiger. Na, also das ist so diese Mischung aus einem Zwischending aus Joghurt und Quark, glaube ich. Normalerweise ein Milchprodukt, gibt es aber jetzt von dem großen Anbieter eben aus Soja. Der schmeckt wirklich wahnsinnig gut, da schmeckst du kein bisschen Sojabohne mehr durch. Tofu heutzutage, also da brauchen wir, glaube ich, jetzt gar nicht einsteigen, sonst wird es hier noch eine Kochsendung. Aber ich glaube, das ist auch eine Möglichkeit, einfach zu zeigen, was gibt es denn jetzt inzwischen schon an Angeboten, zumindest mal in Großstädten wie Berlin oder München oder so. im Bayerischen Wald vielleicht noch nicht ganz so viel, aber kommt vielleicht auch noch. Und einfach so das Angebot mal darzulegen und einfach die Leute auch nochmal einzuladen, probiert es einfach mal aus und ihr werdet wirklich euer blaues Wunder erleben oder euer grünes Wunder erleben, weil es inzwischen einfach so einfach ist, da so ein bisschen in Richtung anderes Konsumverhalten und Lebensmittelkauf zu gehen. Man muss es ja nicht gleich, wie du vorher schon gesagt hast, von 0 auf 100 machen, sondern einfach peu à peu mal gucken, wie es einem bekommt. Und das, glaube ich, ist auf jeden Fall eine gute Mischung, wie du es gerade schon gesagt hast. Wir sind aber immer noch ein bisschen ein Sportpodcast und deswegen würde ich jetzt gerne nochmal so ein bisschen abschließen und abrunden und nochmal sagen, wie kann man denn jetzt eigentlich diesen Erdlingslauf, von dem wir mal alle sprechen, genau unterstützen und wie kann man da dabei sein und mitmachen? Also man kann unsere Website besuchen, www.erdlingslauf.de. Und die richtige Mammutstrecke, die wollen wir im August laufen, von Berlin bis zum Erdlingshof. Wir wissen nicht, wie die Corona-Bedingungen bis dahin aussehen werden. Im tollsten Fall könnten uns natürlich Menschen richtig begleiten auf den Teilabschnitten. Und weil das aber noch so unklar ist alles, haben wir gesagt, dass wir noch virtuelle Läufe dazu nehmen und quasi jeden Sonntag die Menschen ihren eigenen Erdlingslauf laufen können, indem sie einfach sich eine Strecke überlegen, eine Herausforderung für sich und dann Foto posten bei Facebook, bei Instagram mit dem Hashtag Erdlingslauf. Das Tolle ist, man muss nichts bezahlen dafür. Man kann natürlich sagen, hey, wenn ihr Lust habt, für die neue Freilauffläche der Schweine was zu spenden, könnt ihr hier machen. Und jetzt ab diesem Sonntag beginnen wir auch mit Verlosungen, weil wir natürlich mit vielen Unternehmen in Kontakt sind, die uns Produktspenden schicken. Und wo wir dann sagen, unter allen Läuferinnen, die am nächsten Wochenende starten, verlosen wir ein Wheatie-Paket oder hier Trockenfrüchte und macht mit, es macht Spaß. Ja, sehr gut. Ich habe auch schon mitgemacht. Ich hoffe, dass ich im Lostopf drin bin. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich gewinnen werde. Sehr gut. Ja, sehr schön. Vielen Dank für diese Vorstellung des Erdlingshofs, des Erdlingslaufs, ein Einblick in deine Arbeit und war ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Es hätte noch viel, viel länger gehen können, wie das immer so ist bei guten Gesprächen. Zum Abschluss noch, wo kann man dich denn finden, wenn man mal mit dir irgendwie in Kontakt treten möchte oder verfolgen möchte, was der Nico eigentlich so macht? Ja, ich denke auf Facebook, Nicolas Thun, findet man mich ganz gut, kann man mir gerne schreiben, ein bisschen schauen. Und natürlich, wenn man dem Erdlingslauf folgt, dann sieht man auch sehr gut, was so alles passiert bei uns. Ja, Nico, vielen Dank. Vielleicht sehen wir uns mal wieder, wenn es endlich mal wieder Rennen gibt in Berlin. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst. Vielen, vielen Dank und liebe Grüße in die Wechselzone. Sehr gut. Ja, super. Danke, Nico. Damit zurück ins Studio. So, das war das Interview von Ludwig mit dem Nicolas. Nico. Nico. Genau. Das hoffentlich hat es euch auch so gefallen wie mir. Zumindest beim Schneiden hatte ich sehr Freude. Ich hatte nämlich eine Frage, ich bin natürlich ein bisschen neugierig gewesen, habe mir das natürlich mal anguckt auf der Seite und er läuft ja durch Tschechien, also der Lauf führt ja von Berlin nach München. Im Bayerischen Wald, ja. Nicht nach München. Ich habe in Bayern wollte ich jetzt eigentlich sagen. Niederbayern ist das, genau. Ne? München ist was ganz anderes. Entschuldigung, ja. Ich dachte nicht, dass ich in Fürth rauskomme. Aber das ist ja wieder was ganz anderes. Nee, ich habe mir die Strecke mal angeguckt und der läuft halt über die Grenze drüber nach Tschechien, habe ich gesehen. Jetzt hast du so Corona-technisch konform gewesen, weißt du das? Nee, ich glaube, der ist, ich glaube nicht, dass der das jetzt live macht, sondern das ist jetzt noch geplant, soweit ich weiß. Ich weiß aber erst, also so gut bin ich jetzt vorbereitet, dass ich das gar nicht sagen kann, wie die Strecke konkret aussieht, weil ich es ja eben virtuell gemacht habe. Also ich weiß auf jeden Fall, dass die sich natürlich auch für einen virtuellen Lauf entschieden haben, weil es eben momentan nicht live geht. Wann das passieren wird und wie das passieren wird, das weiß ich jetzt gar nicht genau. Also da müsste man vielleicht nochmal dann entsprechend bei Nico nachfragen, der ist ja auch offen für Nachfragen. Man kann auch den Erdlingshof übrigens immer unterstützen, ne? Das hat jetzt nichts mit dem Erdlingslauf zu tun, das ist ja ein Hof, der immer besteht und immer Gutes tut. Genau. Ja. Aber beeindruckende Distanz auf jeden Fall. Genau, fand ich auch schon sehr krass. Ihr könnt natürlich auch gerne auf die Seite, steht alles in den Shownotes dazu, packen wir euch alles rein, da könnt ihr das alles mal nachschauen, nachlesen und natürlich auch unterstützen. Gut, unterstützen ist ein super Wort, dann nehmen wir doch gleich mal die Patreons in die Pflicht. Nein, Quatsch. Aber wie ich am Anfang schon gesagt habe, dank den Patreons konnten wir endlich mal wissen, was wir den Podcast tun, und wir hoffen, dass es ja in der kommenden Zukunft auch ein bisschen mehr so in den Podcast rein fließt, und da würden wir uns freuen, wenn ihr uns da weiter unterstützt oder unterstützen wollt. Ja, dann geht doch auf patreon.com Wechselzone 4. Aber da steht auch alles in den Shownotes. Genauso wie Instagram. Da ist Tabea und Ludwig sehr aktiv. Danke euch dafür. Ich hoffe, ihr kriegt auch da gutes Feedback. Ja, jo. Können wir uns nicht beklagen, glaube ich. Wird hier abgenickt. Und natürlich mehr geht immer. Der YouTube-Kanal, den Adrian jetzt regelmäßig bestückt. Das letzte Video hat er auch ein paar Kommentare schon drauf bekommen. War sehr inspirierend für manche anscheinend. Sich jetzt vielleicht doch ein E-Bike zu holen. E-Bike ist ein Thema für viele. Ja, leider. Und was haben wir noch? Leute, helft mir mal. Ja, ich muss vielleicht noch kurz sagen, da haben wir schon lange nicht mehr darauf hingewiesen, wir haben ja auch eine Spotify-Playlist, ne? Das darf man nicht vergessen. Da werden wir vielleicht in Zukunft auch mal wieder den einen oder anderen Song draufpacken. Vielleicht fällt mir gerade einer von Britney Spears ein. Überlegen wir mal, vielleicht finden die den gleich ein. Ja, das ist so Standard. Da gibt's ja viel bessere. Ja, Lucky. Vielleicht packen wir da einfach einen drauf. Ihr könnt euch dann ja angucken, welcher es geworden ist. Aber das auf jeden Fall abonnieren und folgen auf Spotify, unsere Playlist. Die ist auf jeden Fall auch hörenswert. Genau. Und helft uns auch gerne beim Kilometerspiel. Und wenn ihr sonst. Stimmt, das gibt's ja auch noch. Ich trage ein. Ja, das haben wir auch noch. Ja. Ja, und wir bräuchten wirklich Unterstützung, weil wir haben Platz 1 verloren, wir hängen jetzt ein bisschen hinterher. Ja, ich habe meine Kilometer noch nicht eingetragen. Moment, ja, dann ich auch nicht. Rette uns. Und ich habe aufgehört zu laufen. Toll. Da, so geht's zur Neige. Aber macht alle mit, es lohnt sich. Genau, und wenn ihr uns sonst irgendwie stalken wollt, was wir sonst so treiben auf den Straßen dieser Welt, dann geht er in den Strava Club, da sind wir auch sehr aktiv. Und ja, dann würde ich nochmal in die Runde fragen, ob jemand noch sich eine Wortmeldung hat. Nein. Alles gut. Sehr gut, dann verabschiede ich mich und jetzt machst du die Tabea. Tschüss, ich verabschiede mich. Jetzt der Adrian. Ja, ciao. Und der Ludwig. Ciao, ciao. Das war's? Das war's. Licht aus. Mikro aus. Das war's.